Hagakure, der Weg des Samurai von Tsunetomo Yamamoto. Wir trafen uns am 5. März des 7. Jahres von Hoei. Erkenne die Bedeutung von Bushido. Ich habe herausgefunden, Bushido, der Weg des Kriegers liegt im Sterben. Wird man mit den zwei Alternativen, Leben und Tod, konfrontiert, so soll man ohne Zögern den Tod wählen. Das ist nicht schwer, man muss nur fest entschlossen dieses Ziel verfolgen. Wenn einige behaupten, ein Tod ist sinnlos, wenn man nicht seine Bestimmung erlangt hat, so ist das die berechnende Art zu denken, die dem eitlen, verstädterten Bushido entspringt. Zwischen zwei Alternativen eingezwängt, kann man nur schwer die richtige wählen. Um sicher zu gehen, zieht jeder das Leben gegenüber dem Tod vor. Man versucht, sich von der Vernunft des eigenen Überlebens zu überzeugen. Doch wenn man überlebt, ohne ein gerechtes Ende erlangt zu haben, ist man ein Feigling. Hierin liegt der entscheidende Punkt. Solange jemand umgekehrt den Tod wählt, ohne sein Ziel erreicht zu haben, ist sein Tod frei von Schande. Auch wenn andere ihn sinnlos oder wahnsinnig nennen mögen. Das ist die Essenz des Bushido. Wenn jemand sich jeden Morgen und jeden Abend auf den Tod vorbereitet und ihn jeden Augenblick erwartet, wird Bushido zu seinem eigenen Weg. Wirf unbedeutende Subjektivität weg. Manche Menschen können sich von Natur aus auf ihr Talent für spontane Entscheidungen verlassen. Andere müssen sich im Bett hart den Kopf zerbrechen, um zu einer endgültigen Lösung zu gelangen. Jedermann wird mit einem unterschiedlichen Maß an Weisheit geboren. Man entdeckt Weisheit in sich, von der man nicht einmal träumte, wenn man nur klar über das eigene Ego nachdenkt und aufgrund der vier Gelübde handelt. Auch wenn jeder gern glaubt, eine Lösung für schwierigste Probleme durch ernsthaftes Nachdenken entwickeln zu können, führt ein Werten, das sich aufs eigene Ego gründet, zu nichts als bösen und nutzlosen Ideen, wie angestrengt man auch nachdenken mag. Wir beschränkten Menschen können nur selten unsere subjektive Art des Betrachtens abstellen. Wenn jemand einem ernsthaften Problem gegenübersteht, muss er es erst einmal ein Weilchen zur Seite legen, sich auf die Grundlagen besinnen, die in den vier Gelübden zitiert werden, und frei von seinem Ego entscheiden. So wappnet er sich gegen ernste Fehlurteile. Erkenne die Grenze der eigenen Weisheit. Man ist geneigt, angestrengt zu versuchen, jede Situation mit dem bisschen Weisheit, das man hat, zu beurteilen und so mit ihr klarzukommen. Das gebiert böse, egozentrische Gedanken gegen die Vorsehung und wandelt sich in Laster. In den Augen eines Außenstehenden ist solche Weisheit schmutzig, kläglich und von enger Sichtweise. Nicht zuletzt ist sie auch zu dumpf, um spontanes Handeln zuzulassen. Wenn einem keine wichtige Idee in den Sinn kommt, sollte man besser einen Weisen um Rat fragen. Der Weise, den die Angelegenheit nicht selbst betrifft, kann uneigennützig und offen über den Fall urteilen. Ein solches Urteil, fest und überzeugend, beeindruckt Dritte und kann mit einem riesigen Baum verglichen werden, der von vielen starken Wurzeln genährt wird, während ein Urteil, das aus begrenzter Weisheit entsteht, einem einsamen Baum in der öden Leere eines weiten Feldes gleicht. Ein Mann, der im Einklang mit seinem Fürsten ist. Sagara Kyuma, ein Gegner von Tausenden, hatte schon lange sein Leben aufgegeben. Sein Herz befand sich im Einklang mit dem seines Fürsten Mitsushige. Einmal hielt Prinz Sakyo, der den Fürsten nicht leiden konnte, ein geheimes Treffen auf seinem Gut ab, wo man entschied, Kiyoma zum Tod durch Seppuku zu zwingen, wodurch Fürst Mitsushige den Minister verloren hätte, dem er am meisten vertraute. Kiyoma bekam davon Wind, mietete ein dreistöckiges Teehaus auf dem Anwesen von Takuinu, versammelte eine Schar von Rabauken um sich und veranstaltete ein lärmendes Puppentheaterstück. Kiyoma führte die Puppen gar selbst. Das ausgelassene Trinkgelage in der Nähe von Prinz Sakios Anwesen dauerte Tage und Nächte an. Kiyomas Absicht hinter diesem ungebührlichen Benehmen war, sich selbst so in Misskredit zu bringen und damit seinen Fürsten zu entehren, dass er sich würdevoll dem geplanten Seppuku aussetzen konnte. Sei vorsichtig mit Vorhaltungen gegenüber anderen. Anderen Vorwürfe zu machen, um ihre Verfehlungen zu korrigieren, ist als Ausdruck von großer Gnade und Mitleid eine der wichtigsten Dienste, die von einem Gefolgsmann erwartet werden und erfordert ein extremes Maß an Taktgefühl. Es ist einfach, das Gute und Böse in einem anderen herauszufinden. Gleichermaßen ist es einfach, ihn für seine Verfehlungen zu kritisieren. Viele Menschen halten es für angebracht, anderen offen Ratschläge zu erteilen und geben auf, wenn die Ratschläge nicht angenommen werden. Das nutzt niemandem, weil andere so nur der Scham und dem Gesichtsverlust ausgesetzt werden. Es beruhigt lediglich den Geist des Ratgebers. Bevor man einem anderen Rat erteilt, muss man zuerst feststellen, ob der andere sich in geeigneter Verfassung befindet, also einen für Belehrung offenen Geist besitzt, und dann so familiär mit ihm werden, dass er dem Ratgebenden vertraut. Man muss hin und wieder die Aufmerksamkeit des anderen erregen, indem man auf seine Neigungen und andere Dinge, die ihn interessieren, eingeht. Sorgsam, die beste Zeit und Methode auswählend, muss man die beabsichtigte Belehrung dem anderen wie beiläufig selbst dämmern lassen, ohne direkt zu belehren. In Form von gelegentlichen Briefen, Abschiedsbesuchen oder diskretem Gespräch über die eigenen Mängel und Schnitzer kann dies gelingen. Wahres Belehren liegt darin, das Gegenüber die Ermahnung ganz natürlich schlucken zu lassen, wie eine durstige Kehle Wasser aufnimmt. Der andere Mensch erlebt eine Befreiung von seinen Verfehlungen, nachdem man ihn durch Loben seiner Stärken zuerst aufgebaut hat. Belehren ist eine schwierige Aufgabe. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Fehler, die normalerweise langlebig sind, nicht auf üblichem Wege wettgemacht werden können. Wahre große Gnade und Mitleid offenbaren sich, wenn sich Gefolgsleute eines Clans untereinander in Brüderschaft zusammentun, ihre Schwachpunkte gegenseitig korrigieren und sich anstrengen, ihrem Fürsten in Eintracht zu dienen. Wie kann jemand dieses letztgültige Ziel erreichen, wenn er andere bloß der Scham aussetzt? Unterdrücke ein Gähnen. In der Gegenwart von anderen zu gähnen ist ungebührlich. Bei einem unerwarteten Gähnen reibe deine Stirn mit der Hand von unten nach oben, was normalerweise genügt, um ein Gähnen zu unterdrücken. Wenn das nicht funktioniert, verberge das Gähnen vor anderen, indem du die festgeschlossenen Lippen mit deiner Zungenspitze leckst und dein Gähnen hinter dem Ärmel oder deiner Hand verbirgst. Das gleiche gilt fürs Niesen. Gähnen und Niesen lassen dich meist närrisch aussehen. Es gibt noch viele andere Dinge, auf die du achten musst, um dich richtig zu benehmen. Sei ein aufmerksamer Gast. Es ist ratsam zu überlegen und zu notieren, was man am nächsten Tag erledigen muss. Der Fürst würde sicher den Mann genau studieren, den er am nächsten Tag besuchen will, angemessene Begrüßungen und Gesprächsthemen auswählen und so weiter. Wenn man seinen Fürsten bei einem Besuch begleitet oder allein zu einem Gespräch geht, sollte man im Voraus genau über den Gastgeber nachdenken, um Beleidigungen während des Besuchs zu vermeiden. Das ist der Weg zur Harmonie zwischen Menschen und zu sozialer Höflichkeit. Wird jemand von einem hochstehenden Mann oder einem ähnlichen Würdenträger eingeladen, kann er keine gute Gesellschaft sein, wenn er sich vor dem Besuch sehr angespannt fühlt. Der rechte Weg ist, für die Gelegenheit aufrichtig dankbar zu sein und mit großer Freude die kommende Begegnung zu erwarten. Grundsätzlich sollte man nicht uneingeladen Besuche abstatten, wenn es nicht unumgänglich ist. Wenn umgekehrt jemand eingeladen wird, kann er so lange kein echter Gast sein, bis sein Benehmen den Gastgeber davon überzeugt, dass er ein zufriedenstellender, aufmerksamer Besucher ist. Es ist für einen Gast sehr wichtig, sich auf einen Besuch vorzubereiten, indem er sich vorher die geplante Gesellschaft bildlich vorstellt. Bei einem Trinkgelage oder Ähnlichem ist es am wichtigsten zu bedenken, wann man sich entschuldigen und entfernen darf. Ich möchte Menschen nicht gelangweilt zu spät gehen sehen, jedoch auch nicht zu früh, womit sie ein vergnügliches Treffen vereiteln könnten. Normalerweise ist zu viel Zurückhaltung unangemessen, wenn man zu einem Abendessen eingeladen wird. Nachdem der Gastgeber ein- oder zweimal das Essen angeboten hat, sollte man besser dessen Freundlichkeit annehmen. Die letzte Bedeutung der vier Gelübde. Indem man schwört, nie hinter den anderen auf dem Weg des Kriegers zurückzubleiben, entscheidet man sich auch, seine militärische Tapferkeit allen Menschen auf der Erde bekannt zu machen. Sich dem Fürsten nützlich machen, heißt den Fürsten hinsichtlich einer besseren Verwaltung des Clans zu belehren, nachdem man zum Berater befördert worden ist. Die Sohnespflichten gehen mit der Treue gegenüber dem eigenen Fürsten einher. Sie sind von der gleichen Natur. Für das Gute der anderen zu arbeiten, bedeutet sich darum zu bemühen, dass alle anderen Männer nützliche Gefolgsleute ihres Fürsten werden. Sei auf jede Situation vorbereitet. Militärische Taktik und Strategie werden von fähigen und unfähigen Männern bestimmt. Erstere sind nicht nur durch Erfahrung weise, sondern auch bereit, jedes Problem im entscheidenden Augenblick auf bewundernswerte Art zu lösen. Sie werden von ihrem einstigen Studium verschiedener Maßstäbe für eine Vielzahl von Umständen geleitet. Es sind Männer, die auf jede Situation vorbereitet sind. Dagegen beschäftigen sich die anderen nicht schon im Voraus mit den Möglichkeiten. Wenn sie mal ein Problem lösen, ist das nichts als ein glücklicher Zufall. Der korrekte Umgang mit der Trinkerei. Man kann nicht vorsichtig genug mit seinem Verhalten auf Feiern sein. Wie ich auf verschiedenen Festen beobachten konnte, beugen sich die meisten Männer über nichts anderes als ihre Getränke. Trinkt jemand dann, wenn er es tun sollte, ist es erlaubt. Zu jeder anderen Zeit sieht er schmachvoll und plump aus und seine täglichen geistigen Gewohnheiten und sogar sein wahrer Charakter offenbaren sich. Sei dir klar darüber, dass ein Fest eine öffentliche Funktion hat. Immer nur integer sein macht einsam. Ein gewisser alter Gefolgsmann predigte extreme Genügsamkeit in allen Bereichen des Lebens. Eine alte Weisheit lautet jedoch: Ein zu klarer Strom wird von Fischen gemieden. Fische können überleben und aufwachsen, indem sie sich unter Wasserlinsen oder anderen Objekten im Wasser verstecken. Nur wenn ein Vorgesetzter über die kleinen Mängel seiner Männer hinwegsieht, können sie in friedvollem Geist leben. Zuerst kommt die Vitalität. Als ich Yasabudo ein Gedicht auf eine rechteckige Karte schreiben ließ, sprach ich über die Vitalität in der Kalligraphie mit den folgenden Worten. Stell dir vor, du würdest nur ein Wort über die gesamte Karte schreiben, als würdest du die Karte mit deinem Pinsel zerreißen. Ob deine Kalligraphie vorzeigbar wird oder nicht, hängt von deiner Energie ab. Alles, was von einem Samurai verlangt wird, ist, dass er sich voller Lebensenergie und nicht müde und nachlässig fühlt. Verweiblichte Männer. Der Arzt Matsukumamae no Kyoan soll gesagt haben, in der Medizin werden Männer und Frauen auf unterschiedliche Weise in positiv und negativ eingeteilt. Auch der Puls eines Mannes ist verschieden von dem einer Frau. In den vergangenen 50 Jahren jedoch verschwand dieser Unterschied zwischen den Pulsen. Von diesem phänomenalen Wandel wachgerüttelt, begann ich, Augenkrankheiten der Männer wie solche von Frauen zu behandeln. Weil ich keine erfolgreiche Prognose bei männlichen Patienten stellen konnte, die ich mit Medizin für Männer behandelte, wurde mir klar, dass sie ihren männlichen Geist verloren hatten und in diesen verkommenen Tagen verweiblicht waren. Diese Tatsache behielt ich wie ein Geheimnis für mich. Also haben die meisten Männer heutzutage nachweislich einen weiblichen Puls. Nur wenige Männer schauen wirklich männlich aus. Das macht es für wirkliche Männer leicht, mit nur geringer Anstrengung den anderen vorauszueilen. Der Verlust männlichen Mutes wird auch an der Tatsache klar, dass Männer einen Kriminellen, dessen Hände auf dem Rücken zusammengebunden sind, nicht mehr köpfen können. Wenn es für einen Sekundanten desjenigen, der Seppuku begeht, zum heiligen Dienst des Kaishaku kommt, gilt es heute als weise und angemessen, diesen Dienst trickreich zu verweigern. Vor 40 oder 50 Jahren wurde ein Schnitt in den Oberschenkel als Einstieg ins Männerdasein betrachtet. Ein Mann schämte sich, seine Rippen anderen zu zeigen, wenn sie keine Schnittnarbe hatten, und zwar so sehr, dass manche Männer sich diese Schnittwunden selbst zufügten. All diese Dinge wurden für tapfer gehalten, während Männer heutzutage dazu neigen, sie als Ausdruck von Dummheit zu verurteilen, Angelegenheiten nur mit sanfter Zunge zu verhandeln und jede harte Anforderung zu meiden. Junge Menschen sollten diese unglückliche Entwicklung sorgsam bedenken. Mein kurzer Dienst. Während es 60- und 70-jährige Gefolgsleute im aktiven Dienst gibt, habe ich im Alter von 42 Jahren den religiösen Dienst aufgenommen. Mein Gefolgsdienst war, wenn ich zurückschaue, von kurzer Dauer. Doch ich kann nur voller Dankbarkeit an ihn denken. Als ich buddhistischer Mönch wurde, hielt ich mich für einen, der bereits die Welt verlassen hatte. Wenn ich genau darüber nachdenke, hätte mich sicher ein Berg voller Sorgen gequält, wenn ich bis heute im aktiven Dienst gestanden hätte. Mein extremes Glück war von Dauer und die letzten 14 Jahre sorgenfrei und friedvoll. Mehr noch, mein Gefolgsdienst wurde erst möglich durch die Gefälligkeiten von Menschen, die mich für einen vertrauenswürdigen Mann hielten. Es ist nicht weniger als ein Wunder, dass ich meine niedere Natur so lange verborgen halten konnte. Die gütige Freundlichkeit meiner Mitstreiter, die größer war, als ich sie verdiente, macht mir Gewissensbisse. Die Tugend der Konzentration. Priester Tan Nen erzählte mir, man wird normalerweise belehrt, sich durch und durch von allen Ideen und Gedanken für die Erleuchtung freizumachen, ohne diese selbst zu verstehen. Die Tugend der Konzentration mit reinem Herzen steht mit der Tugend der Freiheit von allen Ideen und Gedanken in Verbindung. Das ist wahrhaft treffend formuliert. Fürst Zanenuri zeigte mir, dass der Weg der Wahrheit sich selbst offenbart, wenn man seinen Geist wenigstens einen Atemzug lang frei vom Bösen hält. Die Ideen dieser beiden Männer weisen auf ein und dasselbe hin, werden jedoch leider nur von wenigen Menschen geschätzt. Um einfach und rein zu werden, muss man beharrlich üben. Zuschauer sehen mehr als Spieler. Angetrieben von der Abneigung gegen Ungerechtigkeit, Gerechtigkeit zu erreichen, ist schwer. Die Gerechtigkeit immer wieder gemäß des eigenen Glaubens an sie zu suchen, führt einen Menschen häufig zu groben Fehlern, weil Wahrheit weit jenseits des Armes der Justiz liegt und nur schwer zu finden ist, es sei denn, Jemand ist mit höchster Weisheit ausgestattet. Wenn jemand Wahrheit nicht selbst finden kann, gibt es noch einen Weg dorthin. Andere um Rat zu fragen. Selbst ein Mann, der niemals hoffen kann, Wahrheit zu erlangen, kann sehr wohl die Angelegenheiten eines anderen analysieren. So, wie oft vom Zuschauen beim Go-Spiel gesagt wird, Zuschauer sehen mehr als Spieler. Obwohl ein Sprichwort lautet, denke immer wieder allein nach, um zu erkennen, dass du dich irrst, kann eine schwierige Angelegenheit am besten gehandhabt werden, indem man andere um Rat fragt. Durch Zuhören und durch Lesen zu lernen bedeutet, den Gedanken weiser alter Männer zu folgen. Kein Ende der lebenslangen Übung. Ein bekannter Schwertkämpfer legte im hohen Alter seine Sichtweise folgendermaßen dar. Lebenslange Übung hat ihre verschiedenen Stufen. Die Untalentierten werden nirgendwo hingelangen, welcher Übung auch immer sie ihren Geist unterziehen. Ihr Können erscheint sowohl anderen als auch ihnen selbst als armselig. Ihre Fähigkeit kann überhaupt keinem Nutzen zugeführt werden. Auf der nächsten Stufe stehen die wenig Talentierten, die nicht recht zu gebrauchen und mit ihren dürftigen Leistungen unzufrieden sind, doch auch die ungeschickten Taten der anderen erkennen. Die Talentierten hingegen, deren Fähigkeiten nutzbar sind und die jede Unze der Kunst zu ihrer eigenen machen können, sind stolz auf ihr Können und verärgert über die unvollständigen Fertigkeiten der anderen. Die über den Talentierten stehenden täuschen Ignoranz vor, dennoch können andere Menschen deren wahre Fähigkeiten erwerben. So weit kann ein Mensch also normalerweise beim Ausüben irgendeiner Kunst kommen. Weit jenseits dieser Stufe liegt die höchste Ebene, auf der man die allerletzte Sphäre einer Kunst erklimmt. Einmal dort angelangt, erkennt man im immerwährenden Wissen um das eigene, unvollkommene Können, dass für das Ausüben einer Kunst kein Ende existiert. So lebt der Meister sein Leben, sich seiner Unvollkommenheit bewusst, niemals mit seinen Fähigkeiten zufrieden, selbst an seinem allerletzten Tag nicht, weder eingebildet noch herablassend. Yagyu sagte, »Ich weiß nicht, wie ich andere besiegen kann, ich weiß nur, wie ich mich selbst bezwingen kann. Lebenslange Übung kennt kein Ende. Man muss sich nach jedem Übungstag verbessert finden und Vollkommenheit auf seinem gesamten Lebensweg anstreben. Dinge von großer Bedeutung sollten gelassen angegangen werden. Eine Regel, die von Fürst Naoshige im Schreiben an der Mauer hinterlassen wurde, liest sich so. Dinge von großer Bedeutung sollten gelassen angegangen werden. Itei ergänzte, Dinge von geringer Bedeutung sollten ernsthaft angegangen werden. Angelegenheiten von großer Bedeutung darf es täglich nur so wenige geben, wie nach Antworten darauf gesucht werden kann. Diese Regel scheint mir zu raten, Entscheidungen bei ernsten Angelegenheiten im Voraus wohl zu formulieren und schließlich leicht den Entschluss zu fassen, wenn man der Sache dann gegenübersteht. Wenn andererseits jemand nicht täglich Entscheidungen fällt, kann sein Entschluss kaum im entscheidenden Augenblick gelingen. Ich denke also, täglich geübte Entschlusskraft ist die Voraussetzung der Regel, Dinge von großer Bedeutung sollten gelassen angegangen werden. Einem Mann, der nie einen Fehler macht, kann man nicht trauen. Einmal wurde bei einer Versammlung die mögliche Beförderung eines bestimmten Gefolgsmannes erwogen. Die Mitglieder wollten die vorgeschlagene Beförderung wegen der früheren Trunksucht des Mannes einstimmig ablehnen, als einer zu bedenken gab, wenn ein Mann nach einem früheren Fehltritt nicht mehr in Erwägung gezogen wird, erstickt das talentierte Männer im Keim. Ein Mann, der einmal versagt hat, bereut seinen Fehler, handelt fortan diskret und ist stets bereit, dem Lehnswesen zu nutzen. Diesem Mann sollte deshalb eine angemessene Beförderung zuteil werden. Ich glaube an seinen verlässlichen Dienst, gerade weil er einmal versagt hat. Auf der anderen Seite ist ein Mann, der noch nie einen Fehler gemacht hat, in meinen Augen riskant. Also wurde jener Gefolgsmann auf einen höheren Posten versetzt. Wie man in einem Straßenkampf kämpft. Ein Samurai wurde einmal in einen Kampf gezwungen, nahm aber an der gegnerischen Seite keine Rache und erregte so die Verachtung derjenigen, die das als Schande ansahen. Um die Angelegenheiten mit einem Feind in Ordnung zu bringen, muss man nur in den Feind hineinpreschen und getötet werden. So ist der eigene Tod frei von Schande. Neigt jemand dazu, nur an das Gewinnen eines Duells zu denken, versäumt er den rechten Moment fürs Handeln. Menschen verzichten auf Vergeltung mit der Entschuldigung, sie seien in Unterzahl und verschwenden nur wertvolle Zeit, bis sie schließlich davon reden, ganz von Rache abzusehen. Jemand sollte seinen Feinden gegenübertreten, fest entschlossen, ein Dutzend nach dem anderen zu schlachten, wie viele tausend Feinde da auch sein mögen. Das befähigt ihn, seinen Wunsch nach Rache zu erfüllen. Und in den meisten Fällen wird er selbst der Sieger sein. Anderen zuzuhören und Bücher zu Rate zu ziehen heißt, sich auf den entscheidenden Moment vorzubereiten, der jederzeit kommen kann. Durch das Üben des Bushido sollte man Tag und Nacht auf alles vorbereitet sein, sich des stets unsicheren Lebens bewusst und darüber nachdenkend, welche Handlung in welcher Form im entscheidenden Moment angebracht ist. Zufall spielt in einem Duell eine Rolle. Der Weg, sich vor Schande und Schmerz in einem Duell zu bewahren, steht auf einem anderen Blatt als die bloße Frage von Sieg oder Niederlage. Ersterer verlangt nur den Entschluss, niemals vor dem Tod zu fliehen. Wenn jemand besiegt wird, sollte er an Ort und Stelle unmittelbar zurückschlagen, um mit seinem Feind quitt zu sein. Das erfordert weder Hirn noch Technik. Ein Mann von großer Tapferkeit denkt nicht an das Ende eines Kampfes. Er stürzt sich leidenschaftlich in den Rachen des Todes, wobei sein wahres Selbst sich in seiner Geisteshaltung offenbart. Halte dich nicht für etabliert. Ein Mann, der denkt, er sei schon etabliert, ist unklug. Ein Mann, der mit festgefahrenen Ansichten zufrieden ist, die er durch erhebliche Anstrengungen gewann, ist bereits in eine Falle getreten. Beide Männer sollten vielmehr zuerst danach streben, eine grundlegende Einstellung gegenüber Fertigkeiten zu erlangen und lebenslange Bemühungen in Richtung auf das letzte Ziel zu unternehmen. Ohne einen Augenblick der Selbstzufriedenheit, mit dem bisschen, was man herausgefunden hat, sollte man seine erreichten Ergebnisse immer noch für unbefriedigend und nicht gut genug halten und den rechten Weg zur Meisterschaft das ganze Leben lang erforschen. Die Wahrheit liegt nirgendwo sonst als auf diesem Weg des Bemühens selbst. Gedanken meines Vaters. Hier sind ein paar Dinge, die mein Vater Yamamoto Jinoemon sagte oder tat. Erstens, wenn jemand einen Grund verstanden hat, werden sich viele weitere vor seinen Augen auftun. Zweitens, ein Mann mit einem affektierten Lächeln ist gewöhnlich und feige. Drittens, ob du bei einem offiziellen Anlass sprichst oder bei einer gewöhnlichen Gelegenheit, schau dem Zuhörer stets direkt in die Augen. Eine höfliche Verneigung am Anfang reicht. Mit gesenkten Augen zu sprechen ist gefährlich. Viertens, es ist nicht sicher, die eigenen Hände in den weiten Ärmeln zu versenken, wenn man sitzt. Fünftens, immer wenn ich ein Buch las, ob eine Geschichtensammlung in Kana oder eine klassische in chinesischer Schrift, warf mein Vater es ins Feuer. Er sagte, Der Hofadel soll lesen. Wir Mitglieder der Nakano-Familie sollten uns in militärischer Kühnheit üben. Ein Holzschwert in der Hand als Zeichen unaufhörlicher Übung. Sechstens. Ein Mann, der keine Kampfgruppe anführt und ohne Pferd ist, ist kein Samurai. Siebtens. Ein mutiger Mann ist vertrauenerweckend. Achtens. Mein Vater stand früh um 4 Uhr auf, nahm ein kaltes Bad und rasierte sich jeden Morgen den Vorderkopf, frühstückte bei Sonnenaufgang und ging mit Sonnenuntergang zu Bett. Neuntens. Der Samurai sollte betont einen Zahnstocher benutzen, selbst wenn er nichts zu essen hat. Innen bedürftig, nach außen glänzend. Lebe genau diesen Augenblick. Lass mich dir sagen, was man antworten soll, wenn man gefragt wird, was ist von allergrößter Bedeutung beim eigenen Training? Es ist mit Leib und Seele an das eigene Ziel in genau diesem Augenblick glauben. Die Ansichten der Menschen heutzutage scheinen dieser scharfen mentalen Haltung beraubt. Ein ausdrucksstarkes Gesicht zeigt, dass ein Mann von ganzem Herzen an sein Ziel glaubt. Sich ständig so bemühend, kristallisiert etwas im eigenen Geist. Dieses Etwas wirkt als Loyalität gegenüber dem Fürsten, als kindliche Ergebenheit gegenüber den Eltern und als Mut beim Ausüben von Bushido. Es wirkt noch auf viele andere Weisen. Es ist schwer, dieses Etwas zu entdecken. Noch schwerer, es ständig im Sinn zu behalten. Der einzig mögliche Weg ist, genau diese Sekunde so gut wie möglich zu leben. Die Veränderung der Werte in den vergangenen 30 Jahren. Bis vor 50 oder 60 Jahren nahm der Samurai jeden Morgen ein Bad, rasierte seinen Vorderkopf, räucherte sein Haar mit Weihrauch, schnitt seine Nägel, polierte sie mit Bimsstein und glättete sie mit Sauerklee, fein darauf bedacht, nicht seine Erscheinung zu vernachlässigen. Er reinigte seine Waffen und hielt sie poliert und frei von Rost. Erscheint uns das besondere Augenmerk auf die eigene gepflegte Erscheinung heute vielleicht als zu affektiert, so entstammt es doch keiner romantischen Idee. Bereit, jeden Tag im Kampf zu sterben, traten junge wie alte Samurai gepflegt auf, weil sonst ihr toter Körper auf einem Schlachtfeld, entgegen ihrem Wunsch auf alles vorbereitet zu sein, ganz sicher vom Feind verachtet worden wäre. Wenn diese Sitte auch kompliziert und zeitraubend erscheint, beschreibt sie doch genau das, was von einem Samurai erwartet wird. Es gibt sonst nichts Besonderes, was mehr Hast oder Zeit bräuchte. Man bleibt frei von Schande, solange man wild entschlossen ist, jeden Moment zu sterben oder sich bereits für tot hält und sich sowohl in seinem Dienst als auch beim Ausüben militärischer Tugend ernsthaft bemüht. In den vergangenen 30 Jahren geschahen viele Veränderungen. Wann auch immer sich junge Samurai treffen, sie reden nur über finanziellen Reichtum anderer, Gewinn und Verlust, ihr Haushaltsbudget, Kleidung und Sex. Ohne solche Themen fühlen sie sich angespannt. Welch erbärmliche öffentliche Moral! Lerne durch Beobachten des Beispiels anderer. Dies erzählte mir Ishida Itei. Wenn jemand in der Kalligraphie eine gute Vorlage wählt und hart daran arbeitet, sie zu imitieren, wird seine Hand am Anfang noch unsicher, bald erfreuliche Fortschritte machen. Der Gefolgsmann mag sich ebenso an einem herausragenden Krieger orientieren. Obschon vorbildliche Gefolgsleute, die andere in allem überragen, heutzutage sehr schwer zu finden sind, kann jemand verschiedene Männer auswählen, von denen jeder den anderen in einer anderen Tugend übertrifft. wie etwa Anstand, Tapferkeit, die Art zu sprechen, gutes Benehmen, Treue und schnelle Entschlussfähigkeit, denen man nacheifern kann. Schüler aller Richtungen neigen dazu, die unfertigen Eigenschaften ihrer Lehrer zu imitieren, statt deren Stärken nachzuahmen. Das führt zu keinen fruchtbaren Ergebnissen. Dies gilt auch für den Gefolgsmann, der sich als Lehrer einen Mann aussucht, der gute Manieren hat, aber unloyal ist, und dann die untreue Seite von dessen Charakter imitiert, statt seine guten Manieren. Finde die starken Charakterzüge anderer Menschen heraus und folge ihnen. So kann jeder, egal was er ist, zu einem guten Beispiel und Lehrer werden. Sprich Worte der Ermutigung. Wenn man einen Mann, der unter einem Unglück leidet, zum Troste besucht, ist das erste Wort des Besuchers von größter Wichtigkeit, weil das seine wahre Gesinnung offenbart. Der Samurai, der, egal in welcher Situation, verzagt und besorgt erscheint, ist ein Versager. Er ist nutzlos, wenn er nicht ernsthaft bereit ist, mit allen Mitteln nach dem Sieg zu streben. Darum muss ein deprimierter Mensch aufgebaut werden. Sei zu Besuchern freundlich, auch wenn du beschäftigt bist. Manchmal geschieht es, dass jemand ein Amt zur betriebsamsten Zeit aufsucht und von seinem Anliegen spricht, ohne irgendwie die geschäftige Atmosphäre zu spüren. In diesem Fall, wo Beamte oft mürrisch und wütend auf den Besucher reagieren, gebietet der Kodex der Samurai, die Angelegenheiten des Besuchers ruhig und bedacht zu handhaben. Abweisender Empfang von Besuchern steht nur niederem Fußvolk gut an. Die Lektion des Platzregens. Man muss die Lektion des Platzregens verstehen. Ein Mann, der unterwegs von plötzlichem Regen überrascht wird, rennt die Straße hinunter, um nicht nass und durchtränkt zu werden. Wenn man es aber einmal als natürlich hinnimmt, im Regen nass zu werden, kann man mit unbewegtem Geist bis auf die Haut durchnässt werden. Diese Lektion gilt für alles. Strebe danach, andere zu übertreffen. Mag der Mittelweg der beste sein, solange man nicht immer danach trachtet, andere zu übertreffen, praktiziert man nicht Bushido. Beim Bogenschießen müssen beide Arme auf der gleichen Höhe gehalten werden. Weil der rechte Arm dazu neigt, höher als der linke gehalten zu werden, wird der Schüler angewiesen, seinen rechten Arm zu senken, wodurch beide Arme auf die gleiche Höhe kommen. Ein alter Hase erzählte mir einst, wenn jemand konzentriert Tag und Nacht darauf sinnt, erfolgreiche Samurai zu übertreffen und im Krieg starke Feinde zu töten, kann er sein Feuer des Mutes am Leben erhalten und frei von Niedergeschlagenheit seine Tapferkeit beweisen. Selbst zu Friedenszeiten sollte man diese Einstellung pflegen. Erziehe das Kind eines Samurai angemessen. Es gibt bestimmte Arten, wie ein Samurai sein Kind erziehen soll. Zuerst baue seinen Mut auf. Nicht ein einziges Mal drohe ihm oder täusche es. Ein einmal zur Furchtsamkeit erwecktes Herz verlässt das Kind nie mehr, bis ans Ende seiner Tage. Es bleibt bei ihm als sein wesentliches Manko. Dumme Eltern schüchtern ihre Kinder bei Donnergroll ein, machen ihnen Angst vor der Dunkelheit und erzählen schreckliche Geschichten. Dadurch begehen sie unverzeihliche Fehler in der Kindeserziehung. Als kleines Kind wird man in der Entwicklung zurückbleiben, wenn man zu sehr gescholten wird. Bringe dem Kind auch keine schlechten Angewohnheiten bei. Wenn die einmal in ihm festsitzen, können sie nur schwer wieder abgeschüttelt werden, wie angestrengt die Eltern auch dem Kind Vorwürfe machen mögen. Lass das Kind Schritt für Schritt aufwachsen, achte auf seine Sprache und sein Benehmen und halte es davon ab, gierig zu werden. Angemessen aufgezogen, kann ein Kind mit gewöhnlichem Charakter zu einem brauchbaren Erwachsenen heranreifen. Es ist nur natürlich, dass ein Kind unglücklich verheirateter Eltern diesen nichts nutzen wird. Selbst Vögel und wilde Tiere werden von dem geprägt, was sie sehen und hören. Achte auf deine Worte. Ein Mann mit schwacher Überzeugung wird leicht von anderen auf deren Seite gezogen. Bei einem Treffen hört man sich manchmal ausrufen, genau, wenn man von einem anderen Mann fasziniert ist, der unachtsam über etwas spricht, über das er nicht nachgedacht hat. Eine dritte Partei wird solch ein Wort sicher für Zustimmung halten. Man muss also auf der Hut sein, wann immer man mit anderen zusammentrifft. Wenn man seine Meinung sagt oder darauf angesprochen wird, sollte man mit dem Gesprächspartner so verfahren, dass man von ihm nicht eingenommen wird und bereit sein, Ideen, die den eigenen entgegenstehen, zurückzuweisen. Sogar in einer unbedeutenden Angelegenheit kann ein scheinbar zu vernachlässigendes Detail eine Falle sein, wenn man nicht stets auf der Hut ist. Es ist weise, sich nicht zu sehr mit einem Mann von fragwürdigem Charakter anzufreunden, damit man nicht von ihm eingenommen und in sein verdrehtes Denken verwickelt wird. Man benötigt jahrelange Erfahrung, um sich von solchen Irrtümern freizuhalten. Sei kein vollendeter Techniker. Ein Sprichwort passt auf niemanden besser als auf die Samurai anderer Clans. Könnerschaft ist für ihren Besitzer von lebenslangem Nutzen. In unserem Clan aber ruiniert sie nur das Leben der Samurai. Ein Mann, der eine Kunst vervollkommnet hat, ist ein Techniker, kein Samurai. Strebe danach, irgendein Samurai genannt zu werden. Denke daran, dass Fertigkeiten einem Mann nur helfen können, seine Pflicht zu erfüllen, wenn er verstanden hat, dass ein besonderes Talent eine Gefahr für das Dasein eines echten Samurai darstellt. Fürchte kein Unglück. Ein Mann, der immer auf den Tod vorbereitet ist, kann sicher einen friedvollen Tod sterben. Unglück ist nicht so schlimm, wie wir es uns vorher einbilden. Deshalb ist es närrisch, sich mit Gedanken an Unbill zu plagen, die noch kommen mag. Man darf nie vergessen, dass das schlimmste Schicksal eines Gefolgsmannes trotzdem die Entlassung aus seinem Dienst oder ein erzwungener Selbstmord durch Seppuku ist. Erkenne die wahre Natur von Gut und Böse. Die Schicksalsschläge in einem Menschenleben können nicht seinem Guten oder Bösen zugeschrieben werden. Aufstieg und Fall des Menschen liegen in der Natur der Dinge, während sein Gutes und Böses vom irdischen Urteil durch den Menschen abhängt. Menschen neigen jedoch dazu, die Höhen und Tiefen anderer als Folgen von Tugend und Unsitte zu sehen. Schau in den Spiegel. Es ist ratsam, sich anzugewöhnen, in den Spiegel zu schauen, um die eigene Erscheinung zu ordnen. Nachdem ich angewiesen worden war, mir im Alter von 13 Jahren eine Stirnlocke als Zeichen meiner Knappenschaft wachsen zu lassen, zog ich mich etwa ein Jahr in mein Haus zurück, weil meine Verwandten von mir sagten, so klug wie er aussieht, wird er sicher früher oder später unangenehm auffallen. Unser Fürst kann schlaue Gesichter nicht leiden. Als die Leute mich nach diesem Jahr trafen, indem ich ständig in einsamer Abgeschiedenheit vor dem Spiegel meine Erscheinung verbesserte, nannten sie mich krank und schwach. Ich wusste also, dass meine Voraussetzungen für den Gefolgsdienst nun vollständig waren. Einem Mann mit einem schlauen Ausdruck im Gesicht vertrauen die anderen nicht. Wenn er nicht festen Geistes in sich ruht, ist seine Erscheinung kein schöner Anblick. Ein ehrfurchtsvoller, strenger und ruhiger Mann ist am besten. Verachte berechnende Feiglinge. Diejenigen, die für eigennützigen Gewinn arbeiten, sind Feiglinge. Der Grund liegt darin, dass ein berechnender Mensch, der ständig Gewinn und Verlust gegeneinander aufrechnet, sich von diesem Gedankenmuster nicht trennen kann, weshalb er den Tod als Verlust und das Leben als Gewinn betrachtet. Er hasst den Tod, was ihn als Feigling enden lässt. Die Gebildeten verhüllen Charakterzüge wie Feigheit und Gier durch Schlauheit und Beredsamkeit. Eine Tarnung, die andere bloß irreführt. Kämpfe verzweifelt. Bushido heißt, verzweifelt im Rachen des Todes zu kämpfen, kommentierte Fürst Naoshige. Selbst Dutzende von Männern finden es manchmal schwer, einen einzigen Samurai in diesem wilden Zustand zu töten. Von einem Mann gewöhnlichen, gesunden Geistes kann man nicht erwarten, dass er Großes vollbringt. Nur wenn er sich in einen beinahe verrückten, verzweifelten Zustand bringt, weit jenseits von Vernunft und Eigennutz, kann er solches leisten. Genauso steht ein Mann, der einmal von Zurückhaltung befangen ist, weit hinter den anderen zurück, die Bushido üben. Denn Bushido erfordert keine besonderen Gedanken an Loyalität oder kindliche Pietät, sondern nur verzweifeltes Kämpfen, in dem Loyalität und kindliche Pietät freilich spontan entstehen können. Fühle dich keinem Mann unterlegen. Wer einen Meister seiner Kunst beobachtet und ihm zuhört und daraufhin schließt, er könne es nie so weit bringen, ist ein Weichling. Wer sich dem Meister, also einem anderen Menschen, nicht unterlegen fühlt und sein Herz ganz auf Meisterschaft ausrichtet, hat seine Füße bereits auf den Weg der Vervollkommnung gesetzt. Konfuzius hatte seinen Namen verdient, als er sein Herz im Alter von 15 Jahren aufs Lernen richtete. Es folgten Jahre des Studiums, bevor er ein Weiser wurde, sagt Ite. Eine buddhistische Schrift meint, wenn jemand zum Buddhismus erweckt wird, leben die Lehren des Buddha bereits in seinem Geist. Achte auf deine Sprache. Der Samurai muss auf alles vorbereitet sein, um nicht das geringste Zucken zu zeigen. Wenn man nicht auf seine Sprache achtet, mag man etwas brabbeln wie »Ich habe Angst«, »In so einem Fall werde ich sicher fliehen«, »Das ist fürchterlich« oder »Es tut schrecklich weh«. Weder im Schlaf noch im scherzhaften Gespräch sollte ein Samurai sich erlauben, solche Worte zu äußern. Wenn sie von einem aufmerksamen Mann gehört werden, kann er die Gedanken auf dem Grunde des Herzens eines solch sorglosen Sprechers leicht erkennen. Sei also immer auf der Hut. Sei entschlossen. Ein altes Sprichwort lautet: Denke scharf nach und entscheide innerhalb von 7 Atemzügen. Fürst Takanobu kommentierte einmal, langes Überlegen stumpft die scharfe Klinge einer Entscheidung ab. Fürst Naoshige wurde so vernommen, in 7 von 10 Fällen stellen sich die Dinge, die zögerlich ausgeführt wurden, als falsch heraus. Vom Samurai wird schnelles Handeln erwartet, bei allem, was er in Angriff nimmt. Ein verwirrter Geist führt zu keiner klaren Entscheidung. Ein Mann ohne nagende Zweifel und von frischem und hohem Geist kann innerhalb von 7 Atemzügen zu einer Entscheidung kommen. Geistesgegenwärtig und entschlossen soll man eine Entscheidung treffen. Ein beliebter Mann. Ein Mann, der sich auskennt, wird bald das Opfer von Selbsttäuschung. Er freut sich daran, ein fähiger Mann genannt zu werden und prahlt seiner Zeit voraus zu sein, von der Illusion geblendet, dass niemand ihn übertreffen könne. Solch ein Verhalten wird sicher den Zorn des Himmels nach sich ziehen. Welches Talent auch immer man geschenkt bekommt, Man kann keinen guten Dienst leisten, wenn man von anderen nicht anerkannt wird. Niemand kann einen Mann hassen, der sich darum bemüht, nützlich zu sein, der seinen Dienst liebt, sich anstrengt und allzeit bereit mit seinen Weggefährten arbeitet. Vermeide Beförderung, solange du jung bist. Befördert zu werden und als nützlicher Samurai zu dienen, wenn man noch jung ist, kann keine fruchtbaren Ergebnisse bringen. Wie glänzend ein junger Mann auch von Natur aus sein mag, seine Fähigkeit ist noch nicht reif genug, andere zu überzeugen. Es ist darum besser, erst allmählich mit ungefähr 50 Jahren aufzusteigen. Ein Mann, dessen Beförderung, gemessen an seinem Können, in den Augen anderer als zu langsam erscheint, kann wahrhaft große Ergebnisse in seinem Dienst zustande bringen. Ein Mann, der seinen Reichtum verschleudert hat, aber seine edlen Ziele aufrechterhält, kann sich bald von solchem Makel erholen, weil er frei ist von dem Streben nach selbstsüchtigem Gewinn. Übertriff andere, indem du auf ihre Ratschläge hörst. Der beste Weg, andere zu übertreffen, ist der, von ihnen aufrichtig die eigenen Angelegenheiten kritisieren zu lassen und sie um Rat zu fragen. Für die meisten Menschen zählt nur ihre eigene Meinung. So kann man andere aber nicht übertreffen. Ein Samurai, der viel besser schreibt als ich, zeigte mir einmal ein offizielles Dokument, das er an einen anderen geschrieben hatte, um von ihm einen Rat zu erhalten. Die Tatsache, dass er einen anderen Mann bat, das Schreiben durchzusehen und zu korrigieren, zeigt, dass er bereits über den anderen stand. Sei rein und einfach. In keiner Übung kann es eine Stufe geben, auf der jemand denkt, er habe alles erreicht. Solch ein Gefühl der Vervollkommnung steht schon in sich selbst dem Üben des Weges entgegen. Ein Mann, der mit seinen Ergebnissen das ganze Leben lang unzufrieden war, obwohl er von ganzem Herzen bis zu seinem letzten Atemzug übte, hat rückblickend sein Ziel erreicht. Rein und einfach zu werden und Konzentration zu pflegen, ohne mehr als ein Ziel zu verfolgen, ist eine schwierige Lebensaufgabe. Das Verfolgen eines Zieles führt einen Menschen niemals auf den Weg, wenn es nicht in reinem und klarem Geist geschieht. Das erste Wort. Das erste Wort aus dem Munde eines Samurai ist wichtig, weil dieses eine Wort seine Tapferkeit offenbart. In Friedenszeiten wird an den Worten, die einer äußert, Mut erkannt. Sogar in unruhigen Zeiten zeigt das erste Wort, ob der Krieger tapfer oder ängstlich ist. Das erste Wort ist sozusagen die Blume des Samurai-Geistes. Es entzieht sich angemessener Beschreibung. Bewege Himmel und Erde. Nichts ist in dieser Welt unmöglich. Fester Entschluss kann Himmel und Erde bewegen, sagt man. Manche Dinge scheinen weit jenseits eines Menschen Macht zu liegen, weil er sein Herz aus Mangel an starkem Willen nicht auf ein schwieriges Projekt richten kann. Es hängt ganz von der geistigen Einstellung ab, sogar Himmel und Erde zu bewegen, ohne die eigene Stärke anzuwenden. Sei bescheiden und handle nach den Lektionen. Es gibt viele, die belehren wollen, und nur wenige, die ihnen zuhören wollen. Noch weniger Menschen halten sich an die bereits erteilten Lektionen. Wenn ein Mann schon in seinen 30ern ist, wird niemand es wagen, ihn zu ermahnen. So neigt er dazu, seinen eigenen Weg zu gehen und wiederholt seine Missetaten und Torheiten immer wieder, bis er als Tunichtgut endet. Darum muss man sich mit vernünftigen Menschen umgeben und ihren Belehrungen lauschen. Fürchte keine Fehler. Ein Gefolgsmann, der nichts als seine Pflichterfüllung im Gefolgsdienst liebt, ist lobenswert, Ein Gefolgsmann, der vor einem großen Auftrag Angst hat und bittet, von ihm befreit zu werden, ist ausweichend und unmännlich. Wenn jemand bei einem Auftrag trotz größter Anstrengung versagt, ähnelt das Versagen einem ehrenhaften Tod in einer verzweifelten Schlacht. Sei immer bescheiden, wie beim ersten Treffen. Wenn alle Menschen in einer Gesellschaft in Harmonie miteinander leben und ihr Dasein dem Weg des Himmels überlassen, werden sie sicherlich bequem und in Frieden existieren können. Ein Mann, der mit anderen nicht in Harmonie lebt, kann nicht als loyal dem Fürsten gegenüber angesehen werden, was für ein edles Prinzip er auch für sich in Anspruch nimmt. Die da schlecht mit anderen stehen und sogar unregelmäßig stattfindenden Treffen fernbleiben oder nur zynisch daherreden, werden alle von ihrem engen Denken bestimmt. Selbst wenn ein Mann mit einem anderen nicht übereinstimmt, wird ein herzlicher Gruß von ihm erwartet, wann auch immer er den anderen trifft. Er sollte sich darauf einstellen, sich mit dem anderen zu arrangieren, damit wiederholte Treffen nicht langweilig werden und stets an einen möglichen Augenblick denken, in dem eine freundliche Beziehung dringend nötig sein könnte. In dieser vergänglichen Welt, in der niemand seines Lebens sicher sein kann, wäre es peinlich, plötzlich zu sterben, wenn andere gerade schlecht von einem denken. Man sollte nicht als geldgeiler Mönch oder Verrückter enden oder wie äußerst schmähliche und selbstsüchtige Kreaturen. Um anderen Raum zu geben, wetteifere nicht unnötig mit ihnen, bleibe höflich und bescheiden und erledige die Dinge bedächtig zum Wohle anderer, selbst wenn sie dir zum Nachteil gereichen. Denn das gewährleistet unvermindert freundliche Beziehungen bei jedem Treffen, so als wäre es das erste Mal. Dasselbe gilt auch fürs Eheleben. Es gibt keinen Raum für Ehezwist, wenn jemand in späteren Jahren so diskret und bescheiden bleibt, wie er es bei der ersten Begegnung mit dem Ehepartner war. Ein Reue-Tagebuch. In jungen Jahren führte ich ein Reue-Tagebuch, um meine täglichen Schnitzer zu notieren. Es verging nicht ein Tag, an dem ich nicht 20, 30 Fehler aufschrieb. Angesichts dieser unabwendbaren Patzerparade gab ich schließlich das Tagebuch auf. Selbst jetzt, wenn ich im Bett darüber nachsinne, was ich am Tag getan habe, sind da zumindest ein paar Fehler, die mir in Wort oder Tat unterliefen. Was für ein unvollkommener Mensch ich bin. Ein Mann, der von seiner Klugheit zu sehr eingenommen ist, kann nicht auf diese Weise reflektieren. Loyalität und kindliche Pietät. Einen loyalen Gefolgsmann trifft man im Hause des Samurai an, der seine Sohnespflicht tut, heißt es in einem Sprichwort. Man sollte seinen Eltern gegenüber durch und durch pflichtbewusst sein und bereuen, nicht noch mehr für sie getan zu haben, wenn sie gestorben sind. Da viele Gefolgsmänner naturgemäß dazu neigen, sich im Dienst ihrer Fürsten zu verausgaben, kümmern sich nur wenige um ihre Sohnespflicht. Loyalität und kindliche Pietät zeigen sich erst, wenn Fürst und Eltern unvernünftig handeln. Wenn sie vernünftig und wohlgesonnen sind, verhält sich sogar ein Fremder freundlich ihnen gegenüber. Pinien und Eichen, sagt man, sehen schöner aus, wenn Frost auf ihnen liegt. Der Mönch Gensei ging bei Sonnenuntergang heimlich zum Fischhändler und brachte dann den Fisch, versteckt unter der Robe, seiner Mutter vorbei. Seine Ergebenheit und Treue den Eltern gegenüber steht weit über dem, was üblich ist. Über Shudo. Männer begehen oft lebenslange Fehler wegen Shudo, homosexueller Beziehungen in ihrer Jugend. Heutzutage scheint niemand den jungen Männern die Verpflichtungen von Shudo zu nennen, ohne die ihre Integrität leicht aufs Spiel gesetzt wird. Das Folgende gibt wieder, was ein Mann namens Shikibu darüber lehrte. Wie eine treue Frau kein zweites Mal heiratet, sollte jemand in seiner Übung des Shudo nur einem männlichen Liebhaber im Leben amorös verbunden sein. Sonst wäre er nicht besser als ein professioneller Sodomit oder eine Dirne, also eine Schande für die Samurai. Saikaku ist bekannt für seine Anmerkung: Ein junger Mann ohne bürgenden älteren Liebhaber ist wie ein junges Mädchen ohne Verlobten. Doch andere machten sich über die Shudo-Liebhaber nur lustig. Wenn du ganz sicher nach einer jahrelangen Verbindung die aufrichtigen Liebesabsichten eines älteren Mannes herausgefunden hast, kannst du ihn um eine Shudo-Beziehung ersuchen. Da beide, einmal so verbunden, ihr Leben füreinander geben können müssen, sollte man sich der Absicht des anderen doppelt sicher sein. Eines ängstlichen Mannes Liebe ist nie tief verwurzelt. Er ist verdammt, seinen Liebhaber später im Stich zu lassen. Wenn ein solcher Mann sich dir nähert, weise ihn schroff ab und erkläre, dass er Schwierigkeiten hinaufbeschwöre. Sollte der andere weiterfragen, welche Art von Schwierigkeiten, dann sage: Wie kannst du es wagen, solch eine Frage zu stellen, wo ich noch am Leben bin? Wenn er weiterbohrt, erschlage ihn wütend mit deinem Schwert. Der Ältere muss sich seinerseits des treuen Herzens des jüngeren Liebhabers gewiss sein. Seine amorösen Wünsche werden erfüllt werden, wenn er mehrere Jahre lang stark genug unter Einsatz seines Lebens danach strebt. Wenn du Shudo pflegst, renne niemals Frauen hinterher. Widme dich stattdessen dem Training der Kampfkünste, dem Weg des Bushido. Sei dickköpfig. Eine dickköpfige Haltung passt, noch vor Intelligenz und Diskretion, am besten zu Männern unter 40. Selbst in den 40ern und später kann der, der keinen kraftvollen Willen hervorgebracht hat, trotz Charakter und Stellung andere nicht beeinflussen. Fordere den Feind ungestüm heraus. Bist du entschlossen, jemanden zu töten, erlaube dir niemals zu denken: Ich könnte verlieren, wenn ich den Feind sofort stelle, stattdessen wähle ich lieber eine Verzögerungstaktik. Solches Denken beraubt einen der treffenden Wahl des rechten Zeitpunktes und nimmt viel vom ursprünglichen Entschluss weg. Der Weg des Samurai verlangt, dass dieser kopfüber in seinen Feind hineinstürmt, ja, sogar blindlings. Während buddhistischer Zeremonien im Jisuin-Tempel bei Kawakami zettelte ein betrunkener Knappe eines hochrangigen Mannes auf einem Boot einen Streit mit dem Fährmann an. Am Ufer angekommen, zog der Knappe das Schwert, wurde aber zuerst von der Stange des Bootsmannes am Kopf getroffen. Andere Bootsmänner eilten mit Rudern in der Hand herbei, um den Knappen niederzuknüppeln. Der Herr aber wandte sich ab und verließ den Schauplatz. Ein anderer Knappe jedoch rannte zurück, entschuldigte sich bei dem Bootsmann, streckte den besagten Knappen nieder und brachte ihn zurück zur Residenz des Herrn. In dieser Nacht, so heißt es, wurden dem geschlagenen Knappen seine Schwerter abgenommen. Zuerst einmal ist der Herr verantwortlich, weil er den geifernden Knappen nicht gerügt und den Bootsmann auf dem Fährboot nicht beruhigt hat. Dann jedoch, als der Knappe auf den Kopf geschlagen war, stand beruhigendes Zureden außer Frage, auch wenn der Knappe nicht vernünftig gehandelt hatte. Unter dem Vorwand, sich zu entschuldigen, hätte der Herr den Bootsmann mit dem ersten und den Knappen mit dem nächsten Schlag töten sollen. Der Herr war also ein Feigling. Missbrauche die Toten nicht. Als ein Samurai anmerkte: Wie traurig, dass der Sohn so dermaßen jung starb, antwortete ich: Stimmt, er war ein wertvoller Mann. Als nun jener Samurai lamentierte, dass in diesen Tagen des Niedergangs die sozialen Verpflichtungen vollständig verworfen würden, tröstete ich ihn: Wie ein Sprichwort sagt, wenn die Dinge ganz übel laufen, werden sie sich zum Besseren wenden. Darum wird diese Welt sich zweifellos verbessern. Nach seiner Hinrichtung wurde Nakano Shugen bei einem Treffen im Haus der Gruppe des Kommandanten Okisen Yobu gehörig schlecht gemacht, woraufhin Yobu die Männer zurechtwies. Wir sollten nicht schlecht von den Toten sprechen. Menschen, die beschuldigt wurden, sollten bedauert werden. Über Tote das Beste zu sagen, was man kann, entspricht der Verpflichtung des Samurai zu gegenseitigem Mitleid am ehesten. Nur der Himmel weiß, ob Nakano Shugen nicht in 20 Jahren als loyaler Gefolgsmann rehabilitiert wird. Diese kostbaren Worte standen dem alten Kämpfer gut zu Gesicht. Erkenne die Natur der anderen. Um Dinge zu klären, sollte man die Natur des anderen schnell verstehen und entsprechend handeln. Bei einem streitenden Mann von starkem Willen muss man bedächtig nachgeben und des anderen Vernunft gewinnen, ohne harsch zu klingen und Raum für Ärger zu hinterlassen. So sollten Geist und Worte arbeiten, um Dispute auszuräumen. Die drei Prinzipien des Gefolgsdienstes. Die tiefe Grundlage des Gefolgsdienstes eines Samurai ist im Allgemeinen dem Fürsten sein eigenes Leben anzubieten. Der Samurai muss zuerst in sich selbst Weisheit, Güte und Tapferkeit pflegen. Für einen Laien mag es unmöglich erscheinen, diese drei Tugenden gemeinsam zu besitzen, doch es ist leicht. Weisheit, unermesslich reiche Weisheit, kann erlangt werden, indem man andere um Rat fragt. Güte entsteht aus der Arbeit zum Wohle anderer, indem man mehr an andere als an sich selbst denkt. Tapferkeit heißt, die Zähne zu blecken und widrige Umstände unter den Füßen zu zermalmen, ohne klug über die Konsequenzen nachzudenken. Ich kenne keinen besseren Rat als diesen. Alles in allem ist der Gefolgsdienst nicht schwierig. Wer wenigstens als ein bisschen nützlich angesehen werden will, denke nur an diese drei Prinzipien. Leidenschaftliche Hingabe. Es gibt nichts Wichtigeres als die leidenschaftliche Hingabe in einem bestimmten Augenblick. Das Leben besteht aus dieser Glut, die immer wiederholt wird. Der Geist eines Mannes, der zu dieser Wahrheit erwacht ist, wird weder von irgendwelchen anderen drückenden Belastungen noch von Wünschen besetzt. Er muss sein Leben nur auf leidenschaftliche Hingabe ausrichten. Dennoch ist niemand in der Lage, diese Wahrheit zu verwirklichen. Keiner hört auf, nach anderen wichtig erscheinenden Dingen des Lebens zu suchen. Stets leidenschaftliche Hingabe an den Tag zu legen und schließlich von Verblendung befreit zu werden, dauert viele Jahre. Einmal erwacht, muss man nicht immer bewusst an konzentrierte Anstrengung denken. Leidenschaftliche Hingabe in jedem Augenblick kann, einmal gründlich verwirklicht, einen Mann gelassen über der täglichen Verwirrung durch Lappalien stehen lassen. Loyalität ist in dieser leidenschaftlichen Hingabe enthalten. Der Trend der Zeiten. Der Trend der Zeiten kann nicht geändert werden. Die Gesellschaft wird nach und nach korrupter und nähert sich dem Untergang. Das ist die Natur der Dinge. Auch ein Jahr umfasst verschiedene Jahreszeiten, nicht nur die ganze Zeit Frühling und Sommer. Das Gleiche gilt für einen Tag, der jeden Moment sein Gesicht ändert. Jeder Versuch, die gegenwärtige Gesellschaft zu einer zu machen, die vor 100 Jahren existierte, muss fehlschlagen. Darum sollten wir uns, dem immer wechselnden Lauf der Zeiten gemäß, selbstständig zu verbessern suchen. Menschen, die nur nostalgisch die Vergangenheit betrachten, liegen falsch, weil sie diesen springenden Punkt nicht verstehen. Auf der anderen Seite sind diejenigen abergläubisch und unvernünftig, die von den gegenwärtigen Moden eine hohe Meinung haben und alte Sitten vernachlässigen. Zögere nicht, den Fürsten um finanzielle Hilfe zu bitten. Während meines abgelaufenen Dienstes beunruhigte mich nicht ein Gedanke an meine angespannte finanzielle Lage. Wenn meine Familie ohne Essen wäre, so dachte ich, könnte ich das Gefolge des Fürsten oder ihn selbst um Geld bitten. Vor Jahren, als ich nach Kyoto aufbrechen musste, um meinen offiziellen Dienst dort anzutreten, bat ich die älteren Ratsmitglieder um finanzielle Unterstützung. Meine Haushaltskasse ist wegen meines bevorstehenden langen Aufenthaltes in Kyoto arg strapaziert. Ich würde einen rücksichtsvollen Umgang damit sehr schätzen, denn wenn meine Schuld irgendwie unbeglichen zurückbliebe, würde das sogar den ehrwürdigen Namen unseres Clans beflecken. Die Schulden rühren nicht von meiner Selbstsucht her, sie werden von meinem offiziellen Aufenthalt in Kyoto verursacht. Die Ratsmitglieder berichteten das dem Fürsten, der mir großzügig eine bestimmte Summe gewährte. Wenn der Gefolgsmann alles dem Fürsten überlassen hat, muss er sich um seine eigenen Angelegenheiten nicht sorgen. Ein gedankenloses Äußern von Vorbehalten dagegen erschwert die Dinge. Lass dich nicht von hinten erschlagen. Bei einer bestimmten Schlacht sah es schlecht für die Armee von Fürst Ieyasu aus. Später sprachen die Menschen angeblich mit Bewunderung von seinem Rückzug. Ieyasu ist ein großer Befehlshaber von unschätzbarer Tapferkeit. Nicht einer seiner Samurai, die in der ungleichen Schlacht fielen, wurde mit dem Feind zugewandten Rücken aufgefunden. Die geistige Einstellung dieser Samurai offenbarte sich sogar noch nach ihrem Tod. Das lässt unsere heutige Einstellung dagegen schändlich erscheinen. Liebe in ihrer höchsten Form. Die höchste Form der Liebe besteht darin, die brennende Liebe für sich zu behalten und nicht einmal der geliebten Person sein Herz zu öffnen. Empfange, wenn mein Leben vorüber ist, meine verzehrende Liebe für dich aus dem Rauch, der von meinem brennenden Körper aufsteigt. Die Liebe, die einer Geliebten offenbart wird, wenn man noch lebt, ist nicht tief. Mit der geheim gehaltenen Liebe zu sterben, ist die höchste Form der Liebe. Selbst wenn man von dem Menschen, den man liebt, gefragt wird, ob das der Fall ist, ist es entscheidend, gleich zu antworten: Das ist das Letzte, was ich mir vorstellen kann. Was für einen komplizierten Weg die wahre Liebe doch gehen muss. Als ich das kürzlich diskutierte, stimmten einige Männer mit mir überein und wir wurden die Rauchgruppe genannt. Diese Philosophie der Liebe passt auf alles. Sie verdeutlicht zum Beispiel die Beziehung zwischen Fürst und Gefolgsmann. Solange jemand nicht davon Abstand nimmt, in der Einsamkeit schmachvoll zu handeln oder über niedere Dinge heimlich tief in seinem Herzen nachzudenken, kann er in der Öffentlichkeit nicht rein und klar erscheinen. Jeder Moment ist entscheidend. Der gegenwärtige Augenblick kann wohl der entscheidende sein. Der entscheidende Moment kann genau jetzt sein. Menschen, die Momente für getrennte Dinge halten, können im Augenblick des Notfalls nicht bereit sein. Wenn ein Mann genau jetzt zu seinem Fürsten gerufen und angewiesen würde, seine Gedanken zu einem bestimmten Sachverhalt zu äußern, würde er höchstwahrscheinlich keine prompte Antwort wissen. Dies bezeugt, dass die Einstellung gegenüber dem entscheidenden Augenblick anders ist als die zu den gewöhnlichen Stunden. Diese verschiedenen Momente für ein und dasselbe zu halten, erfordert tägliches Üben, auch in der Freizeit, um in der Lage zu sein, Dinge explizit zu erklären, wenn man vor den Shogun, vor den Lehnsfürsten oder ältere Ratsmitglieder des Clans zitiert wird. Und das, selbst wenn man sicher weiß, dass der eigene niedere Rang im ganzen Leben niemals die Möglichkeit bieten wird, in der Gegenwart des Fürsten zu sprechen. Diese Haltung passt zu allem, ob du auf dem Schlachtfeld bist oder im bürgerlichen Dienst. Sei also entsprechend umsichtig. Wenn wir dies soweit analysieren, wie sehr müssen wir da erkennen, dass wir ständig unaufmerksam sind? sei auf den Tod vorbereitet. Reiche und Arme, Junge und Alte, Erwachte und Verblendete. Alle müssen sterben. Der Tod kommt zu jedem von uns. Jeder, auch wenn er diese Wahrheit kennt, macht sich glauben, er sei der Letzte, der sterben müsse, nachdem alle anderen diesem unausweichlichen Schicksal begegnet sind. Keiner hegt einen Gedanken an den nahenden Tod, der jeden Moment an seine Tür klopfen kann. Wie kurzsichtig. Wenn es irgendeine geheime Formel im Umgang mit dem sicheren Tod gibt, liegt sie in der Vorstellung, dass nichts, was man tut, den Tod vermeiden kann. Dass das eigene Leben nichts als ein leerer Traum ist. Hast du das begriffen? Sei niemals unaufmerksam gegenüber dem Schatten des Todes, der dicht um deine Füße herumschleicht. Erspare dir keine Mühe, früh darauf vorbereitet zu sein. Ermutigung ist besser als Sympathie. Wenn einer gedankenlos Worte des Mitleids wie »Tut mir leid, das zu hören« zu jemandem spricht, der aufgrund eines unerwarteten Unglücks seine Geistesgegenwart verloren hat, wird der Leidende nur noch niedergeschlagener und unfähig, vernünftig zu denken. In solch einem Fall sollte man besser des anderen Aufmerksamkeit ablenken, indem man ihn tröstet. »Du hast Glück, das hätte schlimmer kommen können«, oder mit ähnlichen Worten, so als wäre nichts Schlimmes geschehen. Wenn er sich an solche Ermutigung klammert, kann der Leidende sich bestimmt erholen und die Dinge wieder in einem vernünftigen Licht sehen. In dieser ungewissen Welt muss man keine lange andauernde Sorge oder Freude hegen. Wie man einen Streit beilegt. Bevor man eine Angelegenheit bei einer Konferenz verhandelt, sollte der Vorsitzende erst den Fall im Detail mit dem besprechen, der direkt darin verwickelt ist. Danach sollte er auf der Konferenz Meinungen anderer Anwesender hören und eine Entscheidung treffen. Sonst fühlt sich noch jemand verletzt. Es ist ebenfalls ratsam, bei Angelegenheiten, die ernsthafte Beratung erfordern, diejenigen, die nicht darin verwickelt sind oder die außerhalb der gewöhnlichen Masse stehen, privat um ihren Kommentar zu bitten. Da sie der Sache unvoreingenommen gegenüberstehen, können sie diese vernünftig analysieren. Mitglieder der eigenen Gruppe neigen auf Nachfrage dazu, zugunsten des eigenen Mannes Stellung zu beziehen. Ihre Kommentare sind dann natürlich von keinem Nutzen. Götter und Unreinheit. Man sagt von Göttern, sie würden Unreinheit hassen. Doch ich bete jeden Tag nicht ohne Eigennutz zu ihnen. Ich war ihnen gegenüber lange fromm und betete für mein Glück auf dem Schlachtfeld, auf dem ich kämpfen sollte, blutverschmiert und über Reihen toter Körper hinwegsteigend. Wenn die Götter nun wegschauen, weil sie meine Unreinheit verabscheuen, muss ich nehmen, was kommt. Mit diesem Schicksal verbeuge ich mich vor den Göttern, egal, ob ich rein bin oder nicht. Das kurze Leben eines Mannes. Das Leben eines Mannes ist nur ein aufblitzender Moment. Ein Mann sollte sein Leben mit dem verbringen, was er wirklich will. In diesem kurzen Leben wäre es idiotisch, sich als Mann zu etwas zwingen zu lassen, was man nicht mag, und so sein Dasein leidend zu verbringen. Wenn dieser Gedanke natürlich falsch ausgelegt wird, ist er schädlich. Darum habe ich ihn für mich behalten und nie jungen Männern verraten. Ich mag meine Nickerchen. Ich denke daran, stilvoll und gemäß meinen gegenwärtigen Umständen nur noch im Haus zu bleiben und mich am Schlaf zu erfreuen. Die Erscheinung. Die Erscheinung eines Menschen zeigt seine Würde und ist Ausdruck der Tiefe seines Charakters. Seine konzentrierte Anstrengung, heitere Einstellung, schweigsame Pose, höfliche Veranlagung, freundliche Haltung, seine gebleckten Zähne und sein stechender Blick. All das zeigt Würde. Solche äußere Erscheinung rührt von ständiger Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit her. Ein Niedriggeborener in hoher Position. Ein Mann von niederer Herkunft, der nun eine wichtige Position hält, gab zuvor Anlass für eine Beförderung. Seine Tugend war seinen Aufstieg wert. Wenn andere also nicht mit einem Menschen einfacher Herkunft zusammenarbeiten wollen oder sich zu erniedrigt fühlen, unter einem Mann zu dienen, der bis vor kurzem nur Fußsoldat war, sind sie unverzeihlich fehlgeleitet. Wenn der Niedriggeborene, der eine vornehme Position erlangt hat, mit mehr Tugend beschenkt ist als derjenige, der schon in diesen Stand hineingeboren wurde, muss der Erstgenannte stärker respektiert werden. Respektvolle Distanz. Ein Samurai muss bedenken, dass Fürst, Minister und ältere Ratsmitglieder ihn auf respektvolle Distanz halten müssen, damit er etwas Großes unternehmen kann. Wenn diese Menschen sich in seiner Gegenwart gänzlich locker machen und ihn zur Klette werden lassen, wird es schwer für ihn, ein großes Unterfangen zu bestehen. Persönliche Bevorzugung durch den Vorgesetzten. Mittels Beziehungen nach persönlicher Begünstigung durch den Vorgesetzten zu streben, schadet dem Charakter. Ein Mann, der durch persönliche Beziehungen und Vergünstigungen gestützt wird, kann nicht seine eigene Meinung äußern. Trotz seines jahrelangen, hart umkämpften Dienstes wird man von ihm verächtlich sagen, er habe wegen seiner persönlichen Bindung zum Vorgesetzten besondere Vorzüge genossen. Das stellt seinen gesamten Dienst in Frage. Halte deinen Mund. Achte darauf, keine Bemerkungen zu machen, die Widerstand im Zusammenhang mit gegenwärtigen Angelegenheiten hervorrufen. Wenn es Komplikationen gibt, neigen die Menschen zur Aufregung und reden unbewusst von nichts anderem. Solche Bemerkungen, nach denen niemand verlangt hat, können im schlimmsten Fall den sorglosen Sprecher, der seine Zunge nicht im Zaum hält, das Leben kosten. Selbst in milderen Fällen können die Anmerkungen andere mit tief verwurzeltem Groll gegen ihn aufbringen. Um solche Fehltritte zu vermeiden, sollte man in seinem Quartier bleiben und einen Tag mit dem Verfassen von Gedichten oder Ähnlichem verbringen. Jemanden besuchen. Ehe man jemanden zu einem kleinen Plausch aufsucht, sollte man den anderen über den geplanten Besuch informieren. Sonst könnte man den Gastgeber besorgt und in ungewöhnlichen Schwierigkeiten vorfinden, was das Vergnügen des Besuches zunichte machen würde. Im Allgemeinen ist es besser, einen anderen nur zu besuchen, wenn man eingeladen wurde, denn ein echter Freund ist eine Seltenheit. Selbst wenn man eingeladen wurde, kann ein Besuch in einem deprimierenden und unerfreulichen Treffen enden. Zu oft erlauben zufällige Treffen keine ruhigen Gespräche von Herz zu Herz. Auch aus Treffen zum Zeitvertreib entstehen oft Fehler. Aber selbst wenn man von Unglück und Sorge betroffen ist, sollte man nicht versäumen, Besucher zu empfangen. Sei nicht sprachlos. Wenn jemand, ob betrunken oder einfach nur unsinnredend, in deiner Gegenwart eine rüde Bemerkung macht, über die du nicht hinweggehen kannst, ist es ratsam, dass du ihm mit ein paar Worten antwortest, um die Situation zu bereinigen. Ein Mann, dessen Geist schnell in Wut entbrennt, ist zu ungeduldig, um mit einer passenden Bemerkung augenblicklich zu kontern, fühlt sich in die Ecke gedrängt und zieht sein Schwert. Ein dummer Anblick. Wenn jemand ein Narr genannt wird, sollte er den anderen Idiot nennen. Hätte Shobei die gespannte Atmosphäre gelockert, als er bei einem Trinkgelage verächtlich gemacht wurde, hätte es weder ein Problem der Scham gegeben, noch wären die beiden Streithähne von Wut übermannt worden. Shobei hätte sagen können, so sehr ich deinen freundlichen Einwurf auch schätze, ich würde ihn lieber privat hören. In Gegenwart zahlreicher Menschen könnte dein Rat klingen, als würde er mich herabsetzen. Zudem könntest du auch kritisiert werden, wenn ich deinen verächtlichen Bemerkungen lauschen muss. Schließlich ist die eigene Logik, wenn man betrunken ist, oft zerstreut. Darum will ich dir gern zuhören und deinen Rat befolgen, wenn du nüchtern bist. Und nun nimm ein wenig mehr Sake. Wenn die andere Partei immer noch unvernünftig argumentiert, kann man mit angemessenen Erwiderungen reagieren. Es bleibt anzumerken, dass es einem Trunkenbold schwerfällt, einen Mann von Überzeugung zu einem Disput herauszufordern. Immer stumm zu bleiben, ist feige. Der Effekt angemessener Worte, die an Ort und Stelle geäußert werden, muss im eigenen Geist wohl erwogen werden. Selbstsüchtige Wünsche beim Einspruch. Shogen sagte, eigensüchtige Wünsche sind im Wort Kan beinhaltet. Offener Protest gegen den Fürsten. Solcher Protest sollte im Gefolgsdienst nicht erhoben werden. Niemand weiß, ob er je seinen Fürsten ermahnt hat, noch hat er je wirklich durch reine Logik seinen Fürsten überzeugt. Er hat seinen Fürsten immer im Stillen beeinflusst. Der alte Großvater von Kazuma hatte nie um eine Audienz ersucht, um Protest gegen seinen Fürsten anzumelden. Meist ergriff er eine günstige Gelegenheit, den Fürsten privat zu beraten, wobei seine Worte gern angenommen wurden. Weil niemand davon wusste, traten die Fehler des Fürsten nie zutage. Wenn der eigene Rat, privat dem Fürsten mitgeteilt, nicht auf dessen sofortige Zustimmung trifft, sollte der Gefolgsmann ernstlich sein Hirn zermartern, um andere effektive Wege zu finden, die Zustimmung seines Fürsten zu erlangen. Der Fürst wird am Ende sicher dem wiederholten Ratschlag beipflichten. Sollte er ständig den Rat ablehnen und mit seinen Übeltaten fortfahren, muss der Gefolgsmann noch stärker zu seinem Fürsten stehen, um dessen Fehler vor dem Bekanntwerden in der Öffentlichkeit zu schützen. Haste nicht durchs Leben. Jeder versagt manchmal aufgrund seiner Ungeduld bei einem großen Unterfangen. Denke immer, die Zeit ist noch nicht gekommen und du kannst sehen, wie sich deine glühenden Wünsche viel früher als erwartet materialisieren, das heißt in gebührender Zeit. Stell dir vor, wie die Dinge in 15 Jahren aussehen werden. Die Welt mag einschneidend verändert sein. In dieser allmählich sich verschlechternden Welt verlieren Menschen im Laufe der Zeit ihre Fähigkeiten, so wie Silber an die Stelle von Gold als Schatz tritt, wenn die Goldvorräte verbraucht sind, oder Kupfer vor Silber kommt, wenn alles Silber weg ist. Unablässige Anstrengung, von diesem Augenblick an, kann jemanden in 15 Jahren zu einem nützlichen Mann machen, was ja nichts als ein flüchtiger Moment in einem Traum ist. Solange jemand sorgsam auf seine Gesundheit achtet, kann er vielleicht seinen lang gehegten Traum vom Dienst als nützlicher Gefolgsmann für den Fürsten wahr werden sehen. Wenn die Welt voll von herausragenden Männern ist, kann man andere schwer übertreffen, während es in einem Zeitalter, in dem alles verfällt, viel leichter ist, jemand Bedeutendes zu sein. Die Geschichte meines Lebens. Ich wurde geboren, als mein Vater bereits 70 Jahre alt war. Er sagte stets, es würde ihm nichts ausmachen, mich an einen Salzhändler oder jemand anderen zu verkaufen. Als Taku Susho das hörte, meinte er zu meinem Vater, »Fürst Katsushige erzählt mir immer, dass du dich sogar in deinem Gefolgsdienst übst, wenn du nicht von anderen beobachtet wirst. Dein treuer Dienst wird sicher auch deine Nachkommen dem Fürsten nützlich erscheinen lassen.« Dann nannte er mich Matsukame, wonach Idayoshi Rizaemon freundlicherweise den Hakamatsuke-Ritus an mir vollzog. Im Alter von 9 Jahren wurde ich als Knappendiener zu Fürst Mitsushige berufen und mit dem Namen Fuke belegt. Als ich auch Prinz Tsunashige diente, sprang ich gern mit einer Bettdecke auf seine Feuerstelle, ließ ihn mich auf seinem Rücken tragen und veranstaltete allerlei Unsinn. In jedermanns Augen war ich ein echter Bengel. Als ich 13 wurde, ordnete Fürst Mitsushige den Initiationsritus für mich an. Nach einem Jahr selbst auferlegter Beschränkungen in meinem Haus meldete ich mich am 1. Mai des folgenden Jahres als Knappe unter dem neuen Namen Ichiyu zurück. Gedemütigt von denen, die auf mich als Samurai von niederem Rang herabsahen, versuchte ich seitdem Tag und Nacht herauszufinden, wie ich mich selbst am besten in meinem Dienst anstrengen konnte. Zu dieser Zeit besuchte ich die Residenz von Goro Saemon, um jede Nacht seinen Reden zu lauschen. Eines Nachts sagte er, »Die Alten behaupten, dass der, der von Ruhm und Reichtum angezogen wird, kein Gefolgsmann ist. Der, der nicht davon angezogen wird, ist aber auch keiner. Darüber müsst ihr ernsthaft nachdenken.« Als ich darüber angestrengt nachsann, sah ich plötzlich meinen Weg offen vor mir liegen. Goro Saemons Unterweisung lehrte mich, dass der höchste Dienst eines Gefolgsmannes, wann immer nötig, das Vorsprechen beim Fürsten zwecks der Sicherung des Clans ist und dass man einen Ministerposten zu diesem Zweck gewinnen muss, anstatt unten in der Hierarchie zu verweilen. Überzeugt davon, dass man Fortschritt nicht zu eigenem Ruhm und Reichtum, sondern zugunsten seines höchsten Dienstes suchen sollte, beschloss ich, Minister zu werden. Der Mann, der bereits in jungen Jahren auf einen hohen Posten befördert wurde, hat sich später stets als unwirksam erwiesen. Darum mühte ich mich Tag ein, Tag aus und konnte mich in meinen 50ern endlich niederlassen, gelbe Tränen vergießend, wenn nicht gar Tränen des Blutes. Trotz meines tiefen Bemühens verstarb der Fürst, bevor ich den Posten des Ministers innehatte. Diejenigen, die bereits auf die höchsten Ränge befördert waren, entehrten seinen Namen, wonach ich das wurde, was ich jetzt bin. Während ich einerseits meinen größten Wunsch nicht erfüllen konnte, als Minister zu dienen, sind auf der anderen Seite meine Jahre beharrlicher Anstrengung in Richtung auf das Ziel vergleichbar mit der letzten Erfüllung. Es ist wahr, wenn ein Mann sich ein Ziel setzt, kann er es auch erreichen. Diejenigen, um die sich der verstorbene Fürst gekümmert hatte und die nach seinem Tod bestraft wurden, hatten diese Strafe selbst herbeigeführt, weil sie aus Selbsttäuschung handelten. Auch wenn die Geschichte meines Lebens prahlerisch klingt, unergründliches Schicksal hat mich durch mein Leben geführt. Ich enthülle es dir heute in der Stille des Berges. Neidische Gefolgsmänner. Es gab einmal einen Neuling unter denen, die Fürst Naoshige nahestanden, der von diesem besonders bevorzugt wurde. Eines Tages baten ältere Gefolgsmänner um eine Audienz beim Fürsten. Sie sagten zu ihm, »Fürst, es scheint, dass ihr euch besonders um den Sohn so kümmert, den wir nicht auf dem Schlachtfeld sahen und von dessen Nützlichkeit wir nichts hörten. Könntet ihr uns die Gründe dafür nennen, warum dieser Mann in eurem Dienst steht und von euch bevorzugt wird?« »Ihr habt recht«, erklärte der Fürst. »Dieser Mann ist zwar in Tagen des Kampfes nicht nützlich, aber ich habe Gefallen an ihm gefunden. Ich fühle mich beruhigt, wenn ich ihn für niedrige Arbeiten einsetze. Ich kann doch nicht erfahrene Gefolgsleute wie euch bitten, solch niedere Arbeiten zu verrichten. Von euch bin ich in Zeiten des Krieges abhängig.« Ein tapferer Gefolgsmann, der zum Räuber wurde. Der verarmte Saito Yonosuke hatte eines Tages kein Geld mehr für Reis, worüber seine Frau lamentierte. Als er ihre Sorge vernahm, verließ Yonosuke das Haus mit den Schwertern in der Hand und sagte, »Obwohl du eine Frau bist, hast du einen beschränkten Geist, dass du dein Herz über einer Kleinigkeit wie dem Wunsch nach Reis verlierst. Es gibt überall Reis für uns. Warte nur ein Weilchen.« Dann sah er auf der Straße Bauern mit etwa 10 Pferden, die Reis auf ihrem Rücken trugen. Yonosuke fragte, wohin die Bauern gingen, und sie antworteten, sie seien auf dem Weg zu der Messe in der Burg. »In diesem Fall«, sagte Yonosuke, »bringt alles hier entlang und lasst es in meinem Haus. Ich, Saito Yonosuke, brauche Reis für die Beamten. Hierhin und dorthin mit dieser schweren Ladung Reis zu gehen, muss sehr mühsam für euch sein. Lasst den Reis bei mir und zeigt dem Dorfvorsteher dafür meinen Beleg. Seine Worte konnten die Bauern nicht überzeugen und sie gingen davon. Wütend zog Yonosuke sein Schwert und hieß sie anzuhalten. So gezwungen, mussten die Bauern den Reis in sein Haus tragen und mit seinem Beleg nach Hause zurückkehren. Yonosuke zeigte den Reis seiner Frau und prahlte: »Hier sind Berge von Reis. Nimm, so viel du willst.« Dieser Vorfall wurde bald bekannt. Yonosuke berichtete ihn so, wie er sich zugetragen hatte, den Beamten, die den Fall untersuchten. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Fürst Katsushige befahl einem Gehilfen, seinem pensionierten Vater, Fürst Naoshige, die Beweise für Yonosukes Schuld mitzuteilen. Angesichts dieser Nachrichten wandte sich der pensionierte Fürst, ohne ein Wort an den Gehilfen zu verlieren, an seine Frau. »Du hast gerade gehört, dass Yonosuke hingerichtet werden soll. Wie bedauerlich! Er hat in blutigen Schlachten die Provinz Sizen wie ein Wilder unter Einsatz seines Lebens verteidigt. Das war mehr wert als Japan und ganz China zusammen. Er war einer der wenigen, deren überlegener Dienst unser bequemes, friedliches Leben als Fürst und Fürstengattin ermöglichte. Yonosuke ist ein Mann von unvergleichlicher Tapferkeit, der sich mehrfach auf dem Schlachtfeld auszeichnete. Ich habe ihn in dieses elende Dasein getrieben, in dem er manchmal nichts zu essen hatte. Wie könnte ich selbst am Leben bleiben, wenn ein solcher Gefolgsmann getötet würde?« Das Paar jammerte über Yonosukes Schicksal mit Tränen des Grolls in den Augen. Überrascht und hastig zog sich der Gehilfe zurück und informierte Fürst Katsushige über Fürst Naoshiges Gram, so wie er ihn erlebt hatte. »Wie gütig Sie sind«, meinte der beeindruckte Fürst Katsushige. »Ich habe ja schon lange einen Weg gesucht, meine Sohnesschuld zu begleichen. Wie könnte ich also Yonosuke töten lassen und dadurch meine Eltern quälen, die so viel von ihm halten? Eile und teile ihnen mit, dass er begnadigt wird.« Fürst Naoshige faltete, als er dies hörte, seine Hände zum Gebet und verbeugte sich vor der Hauptzitadelle. »Er ist mein eigener Sohn, und ich bin ihm so dankbar für seine Rücksichtnahme. Nichts macht mir mehr Freude als diese Nachricht.« Naoshige vertreibt die Geister. Die heimlichen Liebhaber, die bei der dritten Zitadelle angetroffen worden waren, wurden für schuldig befunden und hingerichtet. Daraufhin erschienen ihre Geister Nacht für Nacht bei eben dieser Zitadelle und erschreckten die Dienstmädchen, die aus Furcht in ihren Quartieren blieben. Die Zitadelle wurde schon lange heimgesucht. Darum ließ die Gemahlin des Fürsten, als sie davon hörte, Exorzismus durchführen, eine Messe für die Toten halten und andere Riten vollziehen, doch ohne Erfolg. Fürst Naoshige wurde über die hartnäckigen Geister informiert und sagte laut: »Gut, das zu wissen. Es war nicht genug, diese verachtenswerten Gestalten zu köpfen. Schön, dass ihre Seelen immer noch umherirren und zu Geistern im See des Leidens werden, ohne Nirvana erreicht zu haben. Mögen ihre Seelen noch lange Geister bleiben.« Seit dieser Nacht erschienen die Geister nie wieder. Lass deinen Clan bereitwillig untergehen. Fürst Naoshige sagte einmal zu seinem Enkel, Fürst Motoshige: »Jedes Haus, ob von hohem oder niederem Rang, muss früher oder später untergehen. In diesem Fall gehst du selbst mit unter, wenn du zu ungeduldig versuchst, aus dieser Klemme herauszukommen. Wenn es Zeit für den Niedergang ist, lass deinen Haushalt mit Würde in den Ruin treiben. So vorbereitet wirst du vielleicht ein, zwei Wege finden, dich selbst von solchem Ruin irgendwie fernzuhalten.« Aggressiver Geist. Als Prinz Akinokami, Fürst Naoshige wegen einer offiziellen Angelegenheit zur dritten Zitadelle rief, musste er erkennen, dass der Fürst nicht da war und niemand wusste, wo er sich befand. Auch beim zweiten Aufruf am nächsten Tag blieb der Fürst verschwunden. Nach sorgfältiger Suche auf dem Gelände der Burg wurde der Fürst schließlich auf dem Aussichtsturm angetroffen. Der Prinz kletterte sofort hinauf und fragte den Fürsten, was er dort mache. Fürst Naoshige antwortete, »Ein paar Tage lang habe ich die öffentliche Moral unseres Clans beobachtet.« Weiter erklärte er auf die Frage, was das bedeute, »das heißt, Passanten auf der Straße zu beobachten und danach zu analysieren, was ich beobachtet habe.« Leider scheinen die Speerstöße der Provinz Shizen in letzter Zeit schwächer geworden zu sein. Ein Mann in deiner Position muss sich merken, was ich hier sage. Die meisten Passanten schauen zu Boden, weil ihr Geist freundlich geworden ist. Ohne gewalttätigen Geist kann aber ein Speerstoß keine Kraft haben. Von einem Mann mit unbeugsamen Herzen, der aber immer alles aufrichtig und ehrlich bedenkt, wird man nicht erwarten, männliche Aufgaben zu erfüllen. Manchmal muss man prahlen und den eigenen Geist aggressiv und sorgenfrei halten, um ein Samurai werden zu können. Hernach, so sagt man, hatte Prinz Aki no Kami ein großes Mundwerk. Der Eid, zurückgezogen zu sterben. Kuranojo, der unübertroffene Meister im Speerkampf, diente Fürst Naoshige und wurde von dessen außerordentlicher Zuneigung gesegnet. Der Fürst pries Kuranojo seinem Enkel gegenüber himmelhoch. Wenn du nur mit eigenen Augen hättest sehen können, wie mutig Kuranojo zu Beginn seiner Jugend in den Schlachten seinem Speer zuredete. Das war ein bewundernswerter Anblick. Kuranojo war für die besondere Zuneigung des Fürsten dankbar und bot ihm den schriftlichen Eid an, ihm bei dessen Tod durch Seppuku in die andere Welt zu folgen. Später geriet Kuranojo in einen Rechtsstreit mit einem Bauern, der vor der Ratsversammlung des Clans verhandelt wurde, die ihn aus hinreichenden Gründen für verantwortlich hielt. Schäumend vor Wut wandte sich Kuranojo an seinen Fürsten. Wie könnte ein Samurai, der für einen Bauern geopfert wird, seinem Fürsten durch Seppuku in die Unterwelt folgen? Bitte entbindet mich von meinem Eid. Da seufzte Fürst Naoshige, in einem Rechtsstreit gewinnt der eine und der andere verliert. Du bist zwar in den Kriegskünsten bewandert, weißt aber wenig von der Welt. Wie bedauerlich. Dann gab er ihm den schriftlichen Eid zurück. Sei ständig wachsam. Fürst Naoshige ging nachts gerne aus, machte es sich aber zur Gewohnheit, so lange zu plaudern, bis er nüchtern war, ehe er wieder heimkehrte. Zum Schlafen bereit, zurrte er sein Leintuch fest. Er zog sein langes Alltagsschwert, inspizierte dessen eiskalte Klinge so, dass sie seine Brauen berührte, und steckte sie dann zurück in die Scheide. Dies versäumte er nicht eine Nacht. Über sie entwürdigende Taten. Fürst Naoshige schoss auf einer Jagd bei Shiraishi einen wilden Bären. Sein Gefolge rannte unter Worten der Bewunderung für die ungewöhnlich große Trophäe zu dem Wild hin, als der Bär plötzlich aufstand und sich davonmachen wollte. Während die Zuschauer sich verwirrt zerstreuten, zog Nabeshima Matabei sein Schwert und tötete das Tier. Fürst Katsushige bedeckte derweil sein Gesicht mit dem Ärmel seines Jagdanzugs und sagte, »In meinen Augen ist Staub.« Er war aufmerksam genug, sich nicht den entwürdigenden Anblick der beunruhigten Männer anzuschauen. Die vier Arten von Gefolgsleuten. Es gibt vier Arten von Gefolgsleuten, die langsam schnellen, schnell-langsamen, schnell-schnellen und langsam-langsamen, sagte Fürst Katsushige oft. Die Schnell-Schnellen können Anweisungen jederzeit richtig zur Zufriedenheit ihrer Herren ausführen. Dieser beste Typ von Gefolgsmann wird nur selten angetroffen. Der Langsam-Schnelle kann Dinge flink erledigen, auch wenn er nicht gleich die Anweisungen versteht. Die schnell langsamen, die schnell die Instruktionen auffassen, brauchen zu lange, um sie auszuführen. Alle anderen sind vom langsam-langsamen Typ. Wie man Männer von Talent findet. Am wichtigsten ist beim Regieren eines Clans, Männer von herausragendem Talent zu finden, sagte Fürst Naoshige. Darauf fragte Fürst Katsushige, sollte man Buddha und den Göttern gegenüber einen Eid ablegen, um gute Gefolgsleute zu bekommen? Nein, antwortete sein Vater. Im Allgemeinen beten Menschen zu Buddha und den Göttern für etwas, das sie nicht aus eigener Kraft erlangen können. Gute Männer zu finden, steht aber in des Menschen Kraft. Als er noch einmal gefragt wurde, wie man das schaffen könne, sagte er, die Dinge haben die Eigenschaft, sich um einen Mann zu versammeln, der sie mag. Wenn zum Beispiel ein Mann, der nie eine Pflanze besaß, zu einem Blumenliebhaber wird, wird er sich nach einer Weile von vielen Blumenarten umgeben finden, manchmal sogar von einer oder zwei seltenen Sorten. Ebenso kann ein Mann, der talentierte Männer mag, sie für sich gewinnen, indem er sie liebt und sich um sie sorgt. Von Fürst Naoshige ist auch überliefert, nichts, was nicht aus Aufrichtigkeit entsteht, kann wirklich nützlich sein. Halte dich nie für verehrungswürdig. Als Fürst Tsunashige mit seinem Vater Katsushige zum ersten Mal von Edo zum Saga-Clan reiste, reihten sich Dorfbewohner zu beiden Seiten der Straße auf, um den jungen Prinzen bei seinem ersten Clanbesuch Respekt zu bezeugen. Sie verbeugten sich mit zum Gebet gefalteten Händen vor ihm. Später sagte Fürst Tsunashige zu seinem Vater, sie verneigten sich vor mir im Gebet, als ich vorüberzog. Sein Vater belehrte ihn streng. Das musst du ernsthaft überdenken. Halte dich nie für heilig und für würdig, von anderen Menschen verehrt zu werden. Gnade und Mut. Fürst Tanen sprach, der buddhistische Mönch kann keine Erleuchtung im Buddhismus erreichen, wenn er nach außen keine Gnade und nach innen keinen grenzenlosen Mut zeigt. Der Samurai kann seine Pflicht als Samurai nicht erfüllen, wenn er nach außen keinen Mut und nach innen keine grenzenlose Gnade zeigt. Buddhistische Mönche erlernen darum Mut durch die Verbindung zu Samurai, während Samurai Gnade in der Gesellschaft von Mönchen erlernen. Während all der Jahre meiner Reise auf der Suche nach Erleuchtung konnte die Begegnung mit gelehrten hohen Priestern mir nie bei meiner Übung helfen, nicht ein einziges Mal. Wann immer ich jedoch von heldenhaften Samurai hörte, besuchte ich sie, wie anstrengend die Reisen auch waren, um ihren Gesprächen über Bushido zu lauschen. Das war, wie ich mich genau erinnere, eine große Hilfe auf der Suche nach Wahrheit. Erobern. Narutomi Shogo sagte, erobern heißt, die Verbündeten erobern. Die Verbündeten erobern heißt, sich selbst zu erobern. Sich selbst erobern heißt, die Situation zu erobern und durch Willenskraft zum eigenen Nutzen zu verändern. Solange Körper und Seele eines Mannes nicht wie Stahl gehärtet sind, um Zehntausende von Samuraiern führen zu können, kann er keinen Sieg über den Feind erringen. Ushijima Shingoro, der sich nicht von seiner Frau trennte. Shingoro diente stets in der Nähe von Fürst Tsunashige, der ihn mochte und sich ihm geschickt zunutze machte. Als man herausfand, dass Shichibei, der ältere Bruder von Shingoros Frau, mehrfach in einem Haus von schlechtem Ruf verkehrt hatte, verurteilte man ihn in Edo zum Tode. Fürst Tsunashige statuierte ein Exempel und stellte alle Verwandten von Shichibei unter Hausarrest. Shingoro, Schwager des hingerichteten Shichibei und Mitglied des Edo-Lehens dieses Clans, wurde zum Clan zurückgesandt und 3 Jahre unter Hausarrest gestellt. Während seines Hausarrestes rieten ihm seine Verwandten und befreundete Gefolgsleute derselben Kampfeinheit wiederholt: Lass dich um Himmels Willen von deiner Frau scheiden, dann wird man dich in den Dienst zurückholen. Wie kannst du so überleben mit diesem Hungerlohn von nur 4 Koku Reis? Gänzlich unbeeindruckt erwiderte Shingoro fest: Ich lasse mich nicht von meiner Frau scheiden. Und zwar nicht, weil meine Zuneigung zu ihr mich übermannt, sondern weil ich meine Pflichten und meine Ehre als Samurai verraten müsste, um mich von meiner Frau scheiden lassen zu können, die unschuldig ist. Nun, wo wir uns fürs Verhungern entschieden haben, lasst uns bitte allein. Erweiterter Mut. Okisen Shobu pflegte nach einem offiziellen Treffen seiner Leute stets zu sagen: Junge Männer, richtet euer Herz auf die Kultivierung des Mutes. Richtet euren gesamten Geist auf den Mut und ihr erlangt ihn. Wenn euer Schwert in einer Schlacht zerbricht, kämpft mit euren Armen. Wenn eure Arme abgeschlagen werden, ringt euren Gegner mit euren Schultern nieder. Wenn eure Schultern verletzt sind, könnt ihr immer noch 10 bis 15 Köpfe eurer Feinde mit eurem Mund abbeißen. Eine stupide Arbeit. Yamamoto Tsunetomo gönnte sich als Jugendlicher eines Abends in der Burg einen Schlummertrunk, als Ayabe zu ihm sagte: Ich wurde von Nakano Shogen gebeten, mit dir über die grundlegende Haltung beim Gefolgsdienst zu reden und tue das nun als dein Freund. Ich weiß nichts Besonderes, außer, dass jeder seinen Dienst gut verrichten kann, wenn alles glatt läuft. Dieselbe Person aber ihren Mut verliert, wenn sie niedere Schindereien verrichten muss. Das ist keine gute Einstellung. Das ist gänzlich abzulehnen. Ein Mann in einer angenehmen Position sollte, wenn man ihn Wasser holen und Reis kochen lässt, noch härter als befohlen arbeiten, ohne darüber zu grübeln. Da du noch jung und großspurig bist, gib darauf besonders Acht. Sei vor allem vital. Yamamoto Zenjin Noemon pflegte seine Männer auf einfache Art zu ermutigen. Geht spielen und spinnt einen Haufen Lügen. Solange jemand nicht 7 Lügen erzählen kann, während er einen Cho läuft, kann man von ihm nicht erwarten, irgendetwas als wahrer Mann zu erreichen. Diese Worte entstammten seiner Überzeugung, dass wohlerzogene Männer von vernünftigem Denken dieser Tage keine Großtat vollbringen könnten, wo doch Kriegsgeist die einzig wichtige Tugend war, die von einem Samurai verlangt wurde. Er ließ die Leute, die sich nachlässig verhielten, so zurück, wie sie waren, gab vor, ihr unschickliches Benehmen nicht zu bemerken und sagte sich: Ich habe etwas Tugendhaftes getan. Sagara Kyuma war ein anderes Beispiel. Er vergab seinen Männern, die gestohlen, die Ehe gebrochen und anderes angestellt hatten, und er wandelte sie schrittweise in brauchbare Menschen um. Er meinte, Männer dieser Art können sich am besten zu nützlichen Menschen entwickeln. Halte den jungen Prinzen davon ab, vom Buddhismus infiziert zu werden. Prinz Tsunashige, der seinem Vater Fürst Mitsushige nachfolgen sollte, er suchte den Priester Chōen um Anleitung beim Studium des Buddhismus. Nachdem er seine Augen für die Lehren des Buddhismus geöffnet hatte, wurde er für ein Zertifikat fortgeschrittenen Lernens vorgeschlagen, was sich zu einer ständigen Quelle des Spottes unter den Leuten seines Quartiers entwickelte. Goro Saemon, damals einer der Gehilfen von Fürst Tsunashige, suchte den Priester Chōen in seiner Residenz auf, als er von diesen Gerüchten hörte. Goro Saemon war fest entschlossen, seine Meinung zu sagen und, falls seine Bitte auf taube Ohren stieße, Chōen mit einem Schwerthieb niederzustrecken. Der Priester Chōen, der ihn für einen gewöhnlichen Gläubigen hielt, trat in seiner einstudiert friedvollen Art auf ihn zu, als Goro Saemon sagte: »Ich muss etwas streng Vertrauliches mit euch besprechen. Bitte schickt eure Gehilfen aus diesem Raum.« Dann näherte er sich Chōen und sagte entschlossen: »Man behauptet, Dem Prinzen Tsunashige würde ein Zertifikat für fortgeschrittenes Lernen wegen seines guten Verständnisses des Buddhismus verliehen. Niemals gab es in der Geschichte der Nabeshima-Familie irgendeinen Kopf des Clans, der solch ein Zertifikat für fortgeschrittenes Lernen im Buddhismus erhalten hätte. Wenn dieses Zertifikat irgendwie ausgestellt würde, wäre der Prinz von der Idee besessen, er hätte Erleuchtung erlangt, würde die Meinung seiner Männer als Unfug abtun und nur unglückliche Zwietracht zwischen sich und seine Gefolgsleute sehen. Leute von hohem Stand neigen sowieso schon dazu, eingebildet zu sein, also haltet bitte nicht daran fest, ihm das Zertifikat zu geben. Wenn ihr meinen Wunsch ablehnt, werdet ihr den morgigen Tag nicht mehr erleben. Der Priester wurde bei den Worten des Besuchers blass, gewann dann seine Haltung wieder und erwiderte: Wie bewundernswert deine Absichten sind. Ich verstehe nun die Umstände deines Clans gut. Du bist ein wahrhaft loyaler Gefolgsmann. Ich kenne deinen Trick, unterbrach Goro Saemon. Ich bin nicht gekommen, um gelobt zu werden. Ich kam hierher, um sicherzugehen, dass du diese Zertifikatgeschichte sein lässt. Da versicherte Cho-On ihm: Dein Wunsch ist einleuchtend. Unter keinen Umständen werde ich ihm je irgendeine Belohnung für seine Studien zukommen lassen. Goro Saemon bestärkte den Priester noch einmal in dieser Absicht und ging davon. Unterdrücke die Eitelkeit eines fähigen Mannes. Fürst Katsushige wollte schon lange aufgrund Kuno und Ichi Uemons ausgezeichneten Dienstes dessen Lohn erhöhen, zögerte aber, die Angelegenheit vor seinem Schwager Mondo zu bringen, der Ichi Uemon nicht leiden konnte. Als Fürst Katsushiges Besuch zu Ehren von Ichi Uemon in dessen Residenz vorbereitet war, informierte Mondo den Fürsten: Ichi Uemon war dem Clan von großem Nutzen. Eine Lohnerhöhung scheint sehr angebracht. Fürst Katsushige war voller Freude über diese Worte und rief sofort Ichi Uemon herbei. Ich bin erleichtert, dass Mondos bittere Gefühle dir gegenüber sich entscheidend verändert haben. Besuche ihn, um deinen Dank auszudrücken. Hocherfreut ging Ichi Uemon direkt zu Mondos Residenz, wo er Mondos Diener seinen herzlichen Dank aussprach für die aufmerksame Empfehlung der Lohnerhöhung und für die 300 Matten, die dazu dienen sollten, den Besuch des ehrwürdigen Fürsten in Ichiuemons Haus vorzubereiten. Nachdem er von seinem Diener über diese Worte unterrichtet worden war, bat Mondo Ichiuemon herein und sagte offen: Du hast dich in deinem Dienst ausgezeichnet. Darum habe ich dem Fürsten eine Lohnerhöhung vorgeschlagen. Der Fürst sollte dein Haus mit einem würdevollen Besuch beehren, darum habe ich dir die Matten geliehen. Das sind meine Gründe, sonst keine. Ich kann mich absolut nicht erinnern, mit dir Frieden geschlossen zu haben. Geh nun und komm nicht wieder her. Was die Matten angeht, lass sie mir danach zurückbringen. Bald darauf gab Ichi Uemon die Matten zurück. Später, als seine Tage gezählt waren, rief Mondo Ichi Uemon an sein Bett und gestand: Du bist ein sehr talentierter Gefolgsmann. Deine Eitelkeit und Arroganz haben dich aber oft getäuscht. Darum habe ich dich mein ganzes Leben unter dem Deckmantel der Feindschaft beobachtet. Weil es nach meinem Tod niemanden geben wird, der dich zurechtweist, versuche dich selbst so sehr wie möglich zu bescheiden und dem Fürsten noch stärker zu dienen. Man sagt, Ichi Uemon sei unter Tränen der Dankbarkeit nach Hause gegangen. Ein tapferer Mann in seinen letzten Augenblicken. Während des Aufenthalts des Fürsten in der Provinz Saga spielte Jin Saemon, der auf dem Edo-Gut des Clans stationiert war, mit Mokunosuke und gewann dessen Schwerterpaar. Als dieses Spiel ans Tageslicht kam, wurden die beiden Männer zu Seppuku verurteilt. Jin Saemon wurde zum Lehen zurückgerufen und nach der Befragung in eine Zelle gesperrt. Als er vor Gericht gebracht wurde, soll er den Ratsmitgliedern im Detail von dem Spiel erzählt und gesagt haben: Mein Fehler hat mich ins Gefängnis gebracht, wo ich auf die kommende Strafe warte. Ich habe nichts, worauf ich mit Bedauern zurückschauen könnte. Nur eines quält mich Tag und Nacht. Ein kleines Loch unter der Dachrinne wird durch Ketten gesichert. Zu meinem großen Verdruss glauben die Menschen, dass ein Samurai in meiner Situation die kleine Öffnung unter der Dachrinne zur Flucht nutzen würde. Am Tag der Exekution rief Fuji Kaheji den Jinzaemon zu der Stelle des Tempels, an der Seppuku begangen werden sollte. Jinzaemon trank mit Kaheji Abschiedstassen voll Sake, biss ein wenig Taro ab und flüsterte, »Wird das nicht herausfallen, wenn ich geköpft werde?« Obwohl Kaheji verneinte, legte es Jinzaemon beiseite und sagte, »Ich spüre einen Kloß in meiner Kehle und kann ihn nicht hinunterschlucken. Das würde doch unschön aussehen, wenn etwas im abgeschnittenen Teil steckte.« Dann vertraute er sich Kaheji an. »Ich bin zwar stolz auf meine unübertroffene Tapferkeit gewesen, für die ich berühmt war, doch am Ende bin ich nur ein Feigling. Wenn ich mich unansehnlich beim Seppuku krümme, möchte ich schnell geköpft werden, bevor ich entgegen meiner üblichen Prahlerei zu viel Feigheit zeige. Ich höre, dass das gewöhnliche Selbst eines wahrhaft tapferen Mannes sich niemals ändert, wenn er mit dem Tod konfrontiert wird. Mein ruhiges Selbst hat sich bis letzte Nacht, als ich hierher gebracht wurde, nie geändert. Zu meinem großen Bedauern änderte es sich jedoch von jenem Moment an. Sadasuke half Jinzaemon als Sekundant beim Seppuku. Laut Kaheji war Jinzaemons Haltung in seinem letzten Moment außerordentlich lobenswert. Die eigene Frau erschlagen, wenn sie Ehebruch begeht. Ein Samurai kam eines Tages heim und erwischte seine Frau und einen Hausgefolgsmann beim Ehebruch im Schlafzimmer. Der Mann floh in die Küche, der Ehemann aber zog sein Schwert und erschlug seine Frau. Dem Hausmädchen erklärte er, um meinen Kindern keine Schmach zu bereiten, möchte ich, dass meine tote Frau so behandelt wird, als sei sie an einer Krankheit gestorben. Ich benötige deine entschlossene Hilfe. Wenn du auch nur einen Moment zögerst, sollst du hier als Komplize dieses Verbrechens sterben. Solange mein Leben verschont wird, mein Herr, werde ich mein Bestes tun, um die Wahrheit unentdeckt zu lassen, versicherte das Hausmädchen. Der Körper der Frau wurde dann in Ordnung gebracht und es wurden Decken darüber gelegt. Nachdem der Samurai ein paar Mal nach dem Arzt gesandt hatte, schickte er diesem eine Nachricht, dass die Frau verstorben sei und er nun nicht mehr kommen müsse. Der Onkel der Frau, der zum Haus bestellt und kurz davon unterrichtet wurde, was passiert war, fügte sich in die notwendigen Schritte, die zu tun waren. So wurde die Ursache für den Tod einer plötzlichen Krankheit zugeschrieben und die Wahrheit wurde seitdem wohl verborgen. Später wurde der schuldige Gefolgsmann aus dem Hause entlassen. Dieses Ereignis soll sich in Edo abgespielt haben. Ein Samurai, dem von einem Kampf abgeraten wurde. Während des Aufenthalts des Fürsten in Edo beleidigte ein bestimmter Gefolgsmann, der zur Macht gekommen war, unter dem Deckmantel offizieller Geschäfte einen Samurai. Der beschimpfte Samurai quittierte den Dienst, ohne ein Wort zu sagen. Seine Haltung beeindruckte andere, weil er ganz offensichtlich vorhatte, den ausfällig gewordenen Vorgesetzten zu töten. Darum lud ihn ein Älterer zu sich ein und sagte, »Ich klage dich nicht an, wenn du mit ihm durch das Schwert ins Reine kommst. Wenn du meine ungefragte Meinung entschuldigst, dein Groll entstand aus einer falschen Sicht des Gefolgsdienstes. Der Fürst hängt in Zeiten der Not von unserem hervorragenden Dienst ab und handelt in Friedenszeiten daher ein bisschen gleichgültig uns gegenüber. Auf der anderen Seite hält er sich einen Mann als Speichellecker, dessen Aufgabe es ist, des Fürsten Arsch zu wischen. Dieser Bastard erkennt das nicht und ist von seinem Dienst in der Nähe des Fürsten und seinem Zugang zur Macht so eingenommen, dass er anderen gegenüber ungehörige Worte äußert. Ich denke, er wird nur deshalb in der Nähe des Fürsten geduldet, weil er wie eine Fliege auf dessen Kopf ist. Für einen Mann, auf dessen Dienst in Krisenzeiten der Fürst vertraut, Ist das Töten eines solchen Narren nicht besser als eine Rauferei mit einem Leprakranken, der einen Stock in der Hand hält? Noch schlimmer, würdest du ihn totschlagen, würdest du bestraft und nicht verfügbar sein, wenn dich der Fürst dringend braucht. Wenn du das verstehst und es für besser hältst, ihn zu töten, bist du ein Gefolgsmann im wahrsten Sinne. Du bist frei zu tun, wonach dir dein Sinn steht. Dieser beiläufige Gedanke von mir sollte dich nicht von dem abhalten, was du tun willst. Woraufhin der Samurai auf den Totschlag verzichtet haben soll. Die Ehefrau, die von einem Diener umworben wurde. Als eines Tages Tashiro Ryuemon unterwegs war, gestand ein Diener des Hauses dessen Frau. Obwohl ich mir selbst viele Male von diesem unverzeihlichen Akt abgeraten habe, dir meine unrechtmäßige Liebe zu gestehen, bin ich doch blind und jenseits aller Kontrolle im Feuer der Liebe gefangen. Wutentbrannt schimpfte die Frau mit ihm, doch er ließ nicht locker. Schließlich sagte sie, »Wenn deine Liebe so stark ist, kann ich sie dir nicht ausreden. Geh in den Holzschuppen, und ich werde dein Verliebtsein erwidern.« Seine Freude kannte keine Grenzen, und er versteckte sich im Holzschuppen. Sie versicherte ihm, sie würde ihm folgen, nachdem sie die vorderen Zimmer gereinigt hätte, aber sie schloss ihn ein und wartete auf Ryuemons Rückkehr. Bei seiner Ankunft erzählte sie, was geschehen war, woraufhin der arme Diener aus dem Schuppen gezerrt, die Geschichte gestand und von Ryuemon erschlagen wurde. Diese Zeiten tragen keine Schuld. Okubo Doko bemerkte einst, die Menschen sagen, diese korrupte Zeit könne keine meisterliche Hand hervorbringen. Ich stimme nicht zu, denn dieser Tage sind ausnahmslos edlere und schönere Päonien, Azaleen, Kamelien und Ähnliches gezüchtet worden. Das scheint zu belegen, dass die Schönheit der Dinge von der liebevollen Aufmerksamkeit der Menschen abhängt. Wenn also meisterliche Leistungen hochgeschätzt werden, müssen auch in diesen Tagen Meister auftauchen. Es ist traurig, dass die Menschen dieses Zeitalter als degeneriert betrachten und sich nicht bemühen. Die Zeit ist nicht schuld, sondern der Mangel an stetiger Übung. Eine Ehefrau drängt ihren Mann, seine Ehre zu verteidigen. Als ein Gefolgsmann namens Tagaki einige Bauern erschlug, machte seine Frau ihren Einfluss geltend. Tagaki hatte eines Tages eine heftige Auseinandersetzung mit drei Bauern aus der Nachbarschaft und wurde in einem Reisfeld niedergeschlagen und übel zugerichtet. Nachdem er sich heimgeschleppt hatte, fragte ihn seine Frau, ob er vergessen hätte, als Samurai zu sterben. Der Mann verneinte vehement, worauf sie hinausging und über die Schulter zurückrief, »Ein Mensch muss früher oder später einmal sterben. Es gibt viele Wege zu sterben, durch Krankheit, durch Seppuku, durch Exekution mit auf dem Rücken verbundenen Händen und so weiter. Ich bin gedemütigt, wenn ich dich schändlich sterben sehen muss.« Nach einer Weile kehrte sie nach Hause zurück und brachte ihre beiden Kinder früh zu Bett. Als diese eingeschlafen waren, bereitete sie eine Fackel vor, zog sich für einen Kampf im Dunkeln an und bedrängte ihren Mann. »Gerade habe ich die drei Männer bei einem Treffen gesehen. Nun ist die Zeit reif. Bitte komm.« Sie ging ihrem Mann voraus, mit der Fackel in der Hand und einem kurzen Schwert bewaffnet, und brach in das Haus der Bauern ein. Gemeinsam hieb das Ehepaar auf die Bauern ein, tötete zwei von ihnen und schlug den dritten mit Verwundungen in die Flucht. Der Ehemann wurde zum Tode durch Seppuku verurteilt. Wie man in Diskussionen gewinnt. Wenn man zu einer entscheidenden Antwort bei einem Rechtsstreit oder einer Kontroverse gedrängt wird, sollte man Zeit gewinnen mit Worten wie »Ich werde dir meine Antwort nach angemessener Überlegung erteilen.« Danach sollte man außerdem ergänzen »Ich möchte über diese Sache noch weiter nachdenken, um ein bisschen Luft zu haben.« Ein Samurai kann verschiedene Arten von Menschen um Rat fragen und dabei die gegebenen Umstände berücksichtigen. Ein weiser Mann mag ihm unerwartete Weisheit anbieten, während eine Geschichte, wenn sie einmal Ignoranten offenbart wurde, weit verbreitet wird und viel Gerede erzeugt. Wenn jemand seinem männlichen oder weiblichen Diener von dem aktuellen Sachverhalt erzählt und häufig einwirft, die andere Seite besteht darauf, ich dagegen hierauf, kann er sich zum einen selbst damit erleichtern und andererseits sicher sein, im entscheidenden Moment die viel geübten Worte so darzubringen, dass sie ausgewogen wirken. Wenn jemand alles mit sich selbst ausmacht, wird er eher mit seinen Argumenten scheitern. Rede auf jeden Fall mit anderen über jedwede Angelegenheit. Kannst du keine weisen Männer um Rat fragen, wird dir deine eigene weise Lösung in den Sinn kommen, wenn du den Sachverhalt mit deiner Frau und deinen Kindern diskutierst. Das, sagt Muda Jusui, kommt allein von der Weisheit des Alters. Es ist ratsam, dem Gegner zuvorzukommen, indem man ausspricht, was man definitiv zu sagen hat. Wenn die Worte zu spät und zu einem weniger geeigneten Zeitpunkt ausgesprochen werden, klingen sie wie Entschuldigungen. Außerdem bestätigt man besser wichtige Punkte nach jedem Abschnitt eines Gesprächs. Wenn man dem Gegner einen warmherzigen Rat geben kann, nachdem man ihn argumentativ in die Enge getrieben hat, erringt man einen wirklich rühmlichen Sieg. So sollte vernünftiges Überzeugen vonstatten gehen. Studiere weder akademische Taktik noch Strategie. Aki no Kami wurde so vernommen. In der Schlacht kann man sich nicht der Vernunft entziehen, was einen davon abhält, geradewegs mit wagemutigen Bewegungen in den Feind zu stürmen. Im Rachen des Todes sollte man besser alles, reife Beurteilen, vergessen. Selbst ein bisschen akademische Taktik und Strategie, die eine gelernt hat, machen ihn wankelmütig und schwankend zwischen Wahlmöglichkeiten und dem kritischen Augenblick. Meine Nachkommen sollen deshalb nie Taktik und Strategie studieren. Die Frau eines tapferen Kriegers. Eines Morgens machte die Frau den Mitgliedern des Haushaltes kein Essen, weil sie einen Liebesstreit mit ihrem Ehemann hatte. Als plötzlich der Ruf zu einer Schlacht erging, machten sich der Gatte und seine Männer sofort mit ihren hungrigen Mägen auf den Weg. Die reuige Ehefrau kochte etwas zu essen und eilte, im Aufzug eines Mannes und mit ihren Dienerinnen im Schlepptau, zum Lager. Sie trugen alle Wasserfässer voller Essen auf ihren Schultern. Achte auf den Helm. Ein General stellte einmal fest, Samurai müssen lediglich testen, ob das Vorderteil ihrer Kriegsrüstung Kugeln aushält. Während die Kriegsrüstung keinen Platz für Zierat hat, sollte der Helm von höchster Qualität sein. Er könnte nämlich mit dem Kopf des Kriegers an den Feind übergehen. Der Beweis durch Augenschein. Eines Tages kam ein Samurai durch Yae Jukuin Saga, als ihn plötzliche Magenschmerzen quälten und zwangen, ein Wohnhaus in einer Seitenstraße aufzusuchen. Eine junge Frau, die allein im Haus war, zeigte ihm den Waschraum im hinteren Teil, wo sich der Samurai sogleich erleichtern wollte. Noch im Vorraum riss er seinen Hakama, die formelle Kleidung des Mannes, herunter. Da kam der Ehemann des Hauses zurück und beschuldigte seine Frau des Ehebruchs. Dieser Fall wurde vor Gericht gebracht und Fürst Naoshige sprach. Selbst wenn sie unschuldig waren, der Mann, der ohne Rücksicht auf die Frau seinen Hakama auszieht, und auch die Frau, die einem Fremden erlaubt, den Hakama abzustreifen, während ihr Mann weg ist, sind so zu beurteilen, als hätten sie tatsächlich Ehebruch begangen. Folglich wurden die beiden zum Tode verurteilt. Ein gut aussehender Mann kann nichts gewinnen. Wenn ein gut aussehender Mann etwas Lobenswertes tut, erscheint das den anderen nur natürlich und fällt nicht weiter auf. Wenn er die Dinge so wie die anderen erledigt, sind sie dagegen nicht zufrieden. Ein nur milde, freundlich aussehender Mann dagegen wird sofort gepriesen, wenn er etwas Bemerkenswertes tut. Stirb jeden Morgen. Stell dir jeden Morgen aufs Neue vor, dass du bereits tot bist. Halte dich jeden Morgen, wenn dein Geist noch friedvoll ist, ohne Unterlass für tot. Denke über verschiedene Arten des Todes nach, stell dir deine letzten Augenblicke vor, zum Beispiel von Pfeilen, Kugeln und Schwertern in Einzelteile zerfetzt, von einem Blitz erschlagen oder von einer Woge weggespült zu werden, in ein rasendes Feuer zu springen, in einem großen Erdbeben unterzugehen, von einer schwindelerregenden Klippe zu stürzen, an einer tödlichen Krankheit einzugehen oder plötzlich tot umzufallen. Ich hörte einen Älteren sagen, nur einen Sprung vom Dachgesims des eigenen Hauses entfernt, findet man sich von toten Körpern umgeben. Einen Schritt von der Haustür entfernt, trifft man schon auf Feinde. Das wird nicht aus übertriebener Vorsicht gesagt, es drängt uns vielmehr, eine geistige Einstellung zu formen, mit der wir fähig werden, uns selbst für bereits tot zu halten. Schnelle Beförderungen und Lohnerhöhungen. Beförderungen und Gehaltserhöhungen bringen Menschen gegen den Betroffenen auf, wenn sie zu schnell erfolgen, während langsame Beförderungen die Kameraden zu seinen Verbündeten machen, was seine Zukunft vielversprechend erscheinen lässt. Ob sie nun schnell oder langsam erfolgen, man muss sich so lange nicht sorgen, wie sie anderen vernünftig vorkommen. Tröste einen Trauernden. Chibu Inaba verstarb am frühen Morgen des 1. Januar. Sein Nachbar Jinuemon hörte davon und befahl seinem Haushalt, das ganze Neujahrsgedeck den Hinterbliebenen zu bringen. Das Haus nebenan wird mit einer Flut von Kondolenzbesuchern angefüllt sein. Die Familie wird selbst kaum ein Frühstück vorbereiten können. Seine Männer jedoch verabscheuten die Idee ihres Herrn und wandten ein, sie würde Pech bringen. Jinuemon wies sie streng zurecht. Ein Samurai ist dazu verpflichtet, einem anderen, der sich in Trauer befindet, zu helfen. Es schadet nicht, wenn wir unser festliches Neujahrsessen ein bisschen später einnehmen. Das ganze Essen wurde dann zu Chibu Inabas Familie hinübergetragen. Kümmere dich nicht um Kleinigkeiten. Ein Sprichwort lautet, ein Mann großer Taten kümmert sich wenig um seine Fehler. Ein in allem untadeliger Mann hat etwas Hässliches an sich. Er wird sich wahrscheinlich einer Angelegenheit höchster Wichtigkeit nicht mit größter Inbrunst widmen. Ohne Fehler, so heißt es, kann ein Mann nichts Großes vollbringen. Wer ein erhabenes Ziel hat, so heißt es weiter, fühlt sich bei seinen kleinen Vergehen nicht unglücklich. Die Grundlagen der Staatsverwaltung. Das gesamte Land und die ganze Nation zu regieren, klingt nach einer immensen Aufgabe jenseits aller Fähigkeiten. Doch die älteren Ratsmitglieder des Shoguns, die Clanminister und anderen Ratgeber sollten ihren Pflichten genau so nachkommen, wie ich es bis jetzt in dieser Klause hier aufgezeigt habe. Wenn ein Mann meinen Vorschlägen folgt, kann er seine Pflicht auf jeder Position erfüllen. Manche Menschen auf Schlüsselpositionen beunruhigen mich. Sie verrichten ihre Arbeit von ihrem inneren Talent getragen, aber ohne Wissen um die Tradition des Clans und ohne richtig und falsch klar unterscheiden zu können. Die Menschen fürchten solche machtvollen Herrscher und erklären sich ohne ein einziges Wort des Widerspruchs mit allem einverstanden, was diese tun, wodurch sie noch arroganter und habgieriger machen. Aus einem besinnlichen Nachtgespräch. Ein Gefolgsmann des Nabeshima-Clans benötigt weder übertriebene Lebenskraft noch besonderes Talent. Er muss nur bereit sein, den ganzen Clan auf seinen Schultern zu tragen. Kein Mann ist einem anderen von Geburt an unterlegen. Keine Übung kann Früchte tragen, bevor ein Mann nicht bereit ist, sich als einzigen im Clan zu sehen, der den Frieden in der Provinz des Fürsten bewahren kann. Solch ein Entschluss wird gleich einem Wasserkessel mal heiß und mal kalt. Darum habe ich hier 4 Ratschläge, die den Entschluss stets am Kochen halten. Die 4 Ratschläge. Erstens. Bleib nie hinter den anderen auf dem Weg des Bushido zurück. Zweitens. Mach dich deinem Fürsten nützlich. Drittens. Erfülle deine Sohnespflichten. Viertens. Arbeite zum Wohle der anderen mit einer zutiefst gütigen Seele. Sprich jeden Morgen dein Gelöbnis für Buddha und die Götter, dann können dich diese 4 Ratschläge 2-mal so mächtig machen, wie du jetzt bist, und davor bewahren, von deinem Entschluss abzurücken. Wie eine Raupe kannst du dich so Stück für Stück vorwärts bewegen. Selbst Buddha und die Götter haben Gelübde abgelegt, als sie sich ihre Ziele setzten.